Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, einen wunderschönen Abend allerseits. Es ist der 27. Mai 2015. Es ist 20.45 Uhr. Wir haben heute eine Mittwochskonferenz der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Und heute geht es um einen Vortrag, der zwei Lösungsansätze zu den Euro-Krisen diskutiert. Der eine Vorschlag kommt von Yannis Varoufakis und ist gerade aktuell neu auf Englisch erschienen. Der zweite ist ein etwas älterer Vorschlag von Wilhelm Hanke. Und ich möchte damit starten, erstmal die beiden kurz vorzustellen. Einerseits, Yannis Varoufakis ist momentan in den Medien, ist der griechische Finanzminister. Sein Vorschlag heißt A Modest Proposal. Das ist unten verlinkt in Zeile 15 im Pad. Falls ihr das Pad noch nicht habt, postet es doch bitte nochmal bei den Zuhörern. Ansonsten auf unserem Tagesordnungspad Nummer 14 habt ihr auch die Querverlinkung rein. Dort könnt ihr auch auf das jetzige Pad zugreifen. Die Ideengeber von Varoufakis sind Keynes, Marx und allgemein gesprochen die Modern Monetary Theory. Und von der Profession her ist er Wirtschaftsprofessor und hat auch verschiedene Ansätze von Spieltheorie in seinen Analysen mit eingebaut. Er hat ein paar sehr gute Bücher geschrieben. Einige davon habe ich angelesen. Ich habe sie bei mir rumliegen und er hat auch schon verschiedene Vorträge dazu gehalten. In der Einladungsmail habt ihr schon ein paar Links bekommen. Die sind relativ ausführlich. Das sind meistens so ein- bis anderthalbstündige Diskussionen. Und auf Basis von diesen Vorträgen und der Seite, die ihr verlinkt seht, beschreibe ich seinen konkreten Vorschlag. Der zweite ist Wilhelm Hanke. Er war damals Berater unter Friedrich Schiller, unter den ersten Wirtschaftsministern der Bundesrepublik Deutschland. Er war Chefsvolkswirt der Kreditanstalt für Wiederaufbau, später Präsident der Hessischen Landesbank. Und sein Vorschlag, so wie ich ihn gelesen habe, heißt die Euro-Plus-Lösung. Und die grundsätzliche Idee, die er vertritt, ist, wir sollten uns am Vorbild der Schweiz orientieren, was unsere internen Wechselkurse in Europa betrifft und allgemein, wie wir unsere Währungen gestalten sollten. Er kommt aus der deutschen Schule, also von den makroökonomischen Ansätzen, die bei uns gang und gäbe waren, bevor der Neoliberalismus und die Neoklassik alles überwuchert hat. Und er bezieht sich auch explizit auf Milton Friedman und teilweise auch auf John Maynard Keynes. Er ist 2014, also letztes Jahr, gestorben und hat bis zuletzt Bücher geschrieben darüber, wie man diese Problematik, der wir momentan immer noch gegenüberstehen, wie man die lösen könnte. Sein letztes Buch heißt Die Eurobombe wird entschärft. Das Buch selber habe ich nicht gelesen, aber er hat auch verschiedene Vorträge vor kurzem, also 2014 noch gehalten. Und auf Basis von diesen Vorträgen und dem Interview, das ihr da verlinkt seht, beschreibe ich seine Lösung. Ich habe eine kurze Visualisierung von den beiden Lösungsvorschlägen, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, was das Ganze soll. Wenn ihr euch eine Mauer vorstellt und wir gehen als Gesamtgesellschaft auf diese Mauer zu und wir sind so ein bisschen in einer Sackgasse drin, dann ist die Idee von Hanke, er dreht sich um, geht ein paar Schritte zurück, schaut und sieht, da ist ein anderer Weg eingezeichnet. Dieser Weg wurde von John Maynard Keynes formuliert und er möchte diesen Weg entlang gehen. Das heißt, er möchte aus dem Euro einen Bankor machen, nach dem Keynes-Vorbild und quasi mit einem Schritt zurück zum, zu einem neuen EQ-System möchte er mit der Wiedereinführung von den nationalen Währungen die Krisen im Eurosystem lösen. Also quasi der Weg um die Mauer herum. Varoufakis ist da ein bisschen direkter. Varoufakis sieht die Mauer, schaut runter, hat einen Werkzeugkoffer dabei, hat einen Hammer und drei Stahlstangen. Und was er macht, ist, in drei Abständen haut er diese Stahlstangen in die Wand rein und klettert drüber. Das ist so ein bisschen jetzt bildlich gesprochen der Unterschied zwischen den beiden Vorschlägen. Beide Vorschläge sind proeuropäisch. Hankel sieht seinen Vorschlag als realpolitisch machbar. Ich kenne seine Meinung zu Varoufakis Vorschlag nicht, weil Varoufakis nach ihm kam. Deswegen können wir leider seine Meinung dazu nicht mehr einholen. Ich beginne mit dem neueren Vorschlag von den beiden, mit dem von Varoufakis, und gehe nachher auf den Vorschlag von Wilhelm Hankel ein. Was Varoufakis beschreibt in seiner Analyse ist folgendes. Die EU fokussiert sich momentan nur auf die Lösung von einer Krise. Die Euro-Krisen sind aber mehrere Krisen. Und indem sich die EU bzw. insbesondere Deutschland nur auf die Staatsschuldenkrise fokussiert und die anderen Krisen ignoriert, wird durch dieses einseitige Behandlung die Gesamtsituation nur verschlimmert. Die Vorgehensweise ist gekennzeichnet durch eine extreme Realitätsverleugnung, die diese anderen beiden Krisen eben komplett ausblendet und auch die Verschärfung der anderen Krisen durch die Lösungsversuche der Staatsschuldenkrise. Auch das wird ignoriert. Und die Mechanismen, die vorgeschlagen werden, haben außerdem noch ein extremes Problem, dass sie toxische Produkte beinhalten. Und die extreme Austerität sind auch ein Teil dieser fehlgeleiteten Rettungspolitik, die wir momentan sehen. Er sieht insgesamt drei Krisen im Eurosystem, drei Hauptkrisen, die er beschreibt. Das ist die Staatsschuldenkrise, die ist uns allen bekannt. Die Bankenkrise, gekennzeichnet durch die zwei Schlagworte, too big to fail und too interconnected to fail, also die Ansteckungsgefahr und die Systemrelevanz von Banken. Das ist ein extremes Problem, das immer noch nicht gelöst ist, auch durch die Bankenunion nicht, die lediglich dem Namen nach etwas mit Lösung zu tun hat. Und die dritte Krise, die insbesondere für Südeuropa ein Problem ist, ist die Unterinvestitionskrise. Er sagt, um die Krisen tatsächlich wirkungsvoll angehen zu können, müssen drei Prinzipien eingehalten werden. Es ist erstens, alle drei Krisen müssen gleichzeitig behandelt werden. Das zweite Prinzip, zuerst muss man sich um die Staatsschuldenkrise in der Peripherie kümmern und um die potenziellen, wenn auch teilweise gut versteckten Verluste der Banken. Die Banken sind ja aktuell bereits in ihrem Überleben sehr stark von der Refinanzierung durch die EZB abhängig. Und der Bankrott von einigen Banken und die Abschreibung von Teilen der Staatsverschuldung müssen zusammen in einem möglichst konzertierten und möglichst rationalen und fairen Prozess stattfinden. Das dritte Prinzip, das ist im Prinzip ein Rückgriff auf die No-Bailout-Klausel und ist ein Entgegenkommen an Deutschland. Das dritte Prinzip sagt, dass die Steuerzahler in Deutschland, Niederlanden und anderen Staaten nicht die Zeche für insolvente Staaten in der Peripherie tragen sollen. Das heißt allerdings, dass die Schuldenkrise einen prinzipiellen Wandel erfordert und es nützt nichts, das zu tun, was momentan getan wird, also weiterhin Schulden auf insolvente Länder weiter auftürmen, die bereits von schwachen Schultern getragen werden und auch die stärkeren Schultern in diesem Kontext schrittweise schwächer werden. Also wir brauchen eine umfassende Lösung, um einen Ausgleich zwischen dem notwendigen strukturellen Wandel in der Architektur des Euros zu erreichen und zweitens Vorschläge, die direkt innerhalb der momentanen Architektur der EU machbar sind. Also Varoufakis versucht sehr, sehr nahe an der Machbarkeit, an der politischen Realität zu bleiben, ohne weitere Abtretungen von souveränen Rechten an die supranationale Institution der EU, ohne weitere Integration, sodass man auf diesem Punkt, wo wir momentan sind, mit den jetzt gültigen Verträgen arbeiten kann. Das ist der realpolitische Ansatz. Und diese drei Prinzipien hat er sich als Axiom gesetzt und von diesen drei Prinzipien ausgehend hat er sein Konzept zur Euro-Rettung erstellt. Das Konzept heißt A Modest Proposal. Modest heißt maßvoll, bescheiden. Und warum das so heißt, das wird er im Laufe der Policy-Beschreibung, also der verschiedenen Aspekte seiner Lösung, noch weiter ausführen. Beginnen wir mit der ersten Policy, die er vorschlägt. Er schlägt insgesamt drei Policies vor. Das erste ist die Restrukturierung der Staatsschulden ohne Kosten für europäische Steuerzahler. Ich muss ein bisschen navigieren, deswegen kann es passieren, dass es kurze Pausen gibt. Die zweite Policy beschäftigt sich mit den Ansteckungsgefahren und den Systemrisiken innerhalb des Bankensystems. Es geht um eine Bereinigung der Bankbilanzen von toxischen Vermögenswerten und eine Rekapitalisierung, wo immer diese notwendig ist. Und so wie Varoufakis das aufsetzt, wird es an sehr vielen Stellen notwendig werden. Also er möchte ein möglichst stabiles System mit sehr rigorosen Tests. Dazu gleich mehr. Und die dritte Policy ist ein Konjunkturprogramm gegen die Unterinvestitionskrise und damit bei möchte er europäische existierende Institutionen nutzen, um eine wirkliche Entwicklung, um einen wirklichen Aufschwung, insbesondere in den Peripheriestaaten, wieder anzufachen. In der ersten Policy geht es zuerst darum, die Maastricht-konformen Schulden, wenn ihr euch an die Maastricht-Kriterien erinnert, 60% des Bruttoinlandsproduktes eines Staates darf der Staat an Gesamtschulden haben. Alles, was darüber ist, gilt als schlecht. Japan hat momentan weit über 200%, also es ist extrem fraglich, ob diese 60% in irgendeiner Form sinnvoll sind, aber sie sind vertraglich geregelt und das ist der Grund, warum er sagt, ja, wir halten unseren Maastricht, wir nehmen das als Grundlage her und diese 60% sollen von der EZB garantiert werden. Einen ähnlichen Vorschlag hatten wir auch schon mal bei uns diskutiert, aber das ist schon relativ lange her. Konkret soll das heißen, dass die Mitgliedstaaten sich an die EZB wenden, um diese Schulden zu verbriefen. Das wäre eine Art von Eurobond, bei dem die EZB die Schulden garantiert, die Staaten aber nach wie vor die Zinsen auf diese Schulden bedienen. Das heißt, die Staaten haften, die EZB garantiert. Das würde dazu führen, wie bei den jetzt bereits existierenden und unter sehr fraglichen Umständen zustande gekommenen Eurobonds im Rahmen des EFSF und ESM-Programms, dass die Verzinsung A, würden die Schulden langfristig revolviert und B, wären die Zinsen sehr niedrig. Das ist das Ziel des Ganzen, die Zinslast auf die Staaten entsprechend zu minimieren. Das soll damit erreicht werden. Das heißt, die EZB nimmt die Schulden auf einem Konto, das jeder Staat bei der EZB dann kriegt und emittiert auf Basis dieser Schulden Eurobonds. Die Staatsanleihen der teilnehmenden Mitgliedstaaten, die dort in dieser Abteilung über dieses Schuldenkonto bei der EZB registriert sind, das bedeutet, dass die EZB mittelfristig eine große Liquiditätsversorgung für die Privatbanken sicherstellen kann. Im Gegenzug dazu können Staatsschuldenstreichungen stattfinden, und zwar genau in dem Rahmen, in dem bestehende Titel ersetzt werden durch diese garantierten Eurobonds. Das heißt, zwei Sachen passieren. Die Gläubiger bekommen die Garantie von der EZB, dass sie ihr Geld zurückkriegen. Der zweite Vorteil ist für den Staat, die Revolvierung wird entsprechend langfristig gehandhabt und die Zinslast wird minimiert. Und dabei können natürlich die höchstverzinsten Staatsanleihen, die das größte Problem für den Staat darstellen, auf diese Art und Weise umgewandelt werden. Und diese Maßnahme soll zusammen mit der Weitergabe an Mitgliedstaaten von früheren Haircuts durch die EZB im Rahmen des Kaufprogramms der EZB seit letzten Mai, die da stattgefunden haben, siehe auch Punkt 1.5, so wird die Schuldenlast auf die europäischen Mitgliedstaaten reduziert, ohne dass dabei die Steuerzahler dafür aufkommen müssen. Das ist das Ziel, dass das Ganze nicht, die Rettung nicht weiterhin auf dem Rücken der europäischen Steuerzahler stattfindet. Dazu sind 5 Punkte notwendig. Erstens der Tranchentransfer an die EZB. Also die EZB übernimmt mit sofortiger Wirkung eine Tranche der Staatsschulden aller Mitgliedstaaten in Höhe der Maastricht-konformen 60% des BIPs der jeweiligen Staaten. Das ist freiwillig. Also wenn Deutschland auf dem Finanzmärkten günstigere Refinanzierungen haben kann als über diese EZB-garantierten Eurobonds, dann kann Deutschland natürlich weiterhin sich am Privatmarkt eindecken und muss nicht dieses Konto nutzen. Es ist eine Kann-Option. Also es ist keine zwingende Maßnahme, sondern es ist eine Möglichkeit, die allen Staaten eingeräumt wird. Der zweite Punkt, die EZB-Bonds oder Euro-Bonds, der Transfer dieser Tranchen wird durch eigene EZB-Fonds finanziert. Die kann man auch, wie gesagt, Euro-Bonds nennen, die direkt auf die EZB lauten, allerdings, wie gesagt, von den Mitgliedstaaten bedient werden, die Zinsen. Der dritte Punkt ist Fiskalneutralität, also keine Übernahme von fremden Staatsschulden. Die Mitgliedstaaten werden weiterhin ihre Schulden bei der EZB bedienen. Jeder teilnehmende Mitgliedstaat kriegt also ein Schuldenkonto bei der EZB, das langfristig bedient wird. Die 60% Maastricht-konformen Schulden gehen an die EZB, werden versichert und werden zum niedrigen Zins über einen Eurobond dann wieder handelbar gemacht am Markt. Es gibt einen Grund, warum Varoufakis möchte, dass diese Schulden handelbar sind. Dazu kommen wir bei Policy 3 drauf. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass die EZB die einfach permanent kauft. Aber ihr wisst, Deutschland und unsere Chefideologen haben ein Problem damit, wenn Staatsfinanzierung über die Notenpresse, wie das so schön behauptet wird, stattfindet. Deswegen geht Varoufakis gar nicht auf den Punkt, sondern sagt, die werden verbrieft und sind dann handelbar. Das heißt, hier werden erprobte Amortisationsprinzipien verwendet, um die Maastricht-konformen Schulden zu garantieren und zu restrukturieren. Das reduziert die Schuldenlast bzw. insbesondere die Zinslast auf die Mitgliedstaaten so, dass andere Steuerzahler nicht dafür haften müssen. Als vierten Punkt gibt es das No-Haircut-Beispiel als Regelfall für existierende Staatsschulden mit EZB-verordneten Haircuts bei Banken. Das Ziel ist, langfristige Liquidität bereitzustellen. Die Spitzenrefinanzierungsfazilität, das sind die Übernachtskredite, die jede Bank bei der EZB jederzeit nehmen kann, und Die langfristige Refinanzierung der Banken in der Eurozone über die EZB wird unter eine neue Bedingung gestellt. Das heißt, um dieses Lending Window nutzen zu können, müssen die Banken in Zukunft weitere Bedingungen erfüllen. Sie müssen dem Umtausch von Staatsschulden in garantierte EZB-Anleihen, also diese neuen Eurobonds, dieser müssen sie zustimmen. Die bereits mit der von der EZB emittierten E-Bonds halten, und diese E-Bonds haben dann natürlich eine niedrigere Verzinsung und eine längere Laufzeit. Dafür sind die allerdings sicher, weil sie ja von der EZB garantiert werden. Das heißt, es ist ein Tausch Sicherheit gegen Rendite. Und diese Eurobonds werden auf das Schuldenkonto des jeweiligen Mitgliedstaats gebucht. Das ist oben bereits beschrieben, wie das funktionieren soll. Dann der fünfte Punkt. Die Haircuts, die auf bereits gekaufte Staatsanleihen an Mitgliedstaaten soll stattfinden. Ihr wisst, seit Mai 2010 hat die EZB periodisch gefährdete Staatsanleihen mit einem Abschlag von dem Sekundärmarkt aufgekauft. Also keine neu emittierten Staatsanleihen, sondern die, die damals zur Revolvierung anstanden. Das war Mario Draghis Whatever It Takes and Trust Me, It Will Be Enough. Das war die Rettung des Euros durch Mario Draghi mit dieser Entscheidung. Insbesondere griechische, irische, portugiesische und spanische Anleihen sind da im Portfolio der EZB gelandet. Und der Abschlag soll also an die Mitgliedstaaten in Form von Krediten auf ihre Schuldenkonten bei der EZB weitergegeben werden. Das ist der Plan. Damit ist die erste Policy in einem, ja, recht detailliert beschrieben. Kommen wir zur zweiten Policy. Wie restrukturieren wir den Bankensektor und die Bankbilanzen so, dass Ansteckungsgefahren und der Zusammenbruch von systemrelevanten Banken ausgeschlossen werden kann? Das ist die Fragestellung der zweiten Policy. Es gibt zwei Institutionen, die hierfür zuständig sind. Das ist der EFSF, die EFSF und der ESM. Vorgehensweise ist folgende: Policy 2 soll die Bankbilanzen von fraglichen öffentlichen und privaten Vermögenswerten bereinigen, damit die Banken in Zukunft wieder Liquidität in Kredite an die Realwirtschaft und Haushalte umwandeln können. Momentan würde eine solche Bilanzbereinigung die Banken ins Bankrott stürzen. Das heißt, zusätzlich zur Bereinigung müssen diese Banken unterstützt und mit Liquidität versorgt werden, damit sie nicht untergehen. Und in diesem Rahmen möchte er sehr krasse Stresstests veranstalten, zusammen mit einer Rekapitalisierungsverpflichtung für alle Banken, die diese Tests nicht bestehen. Und glaubt mir, da sind sehr viele Großbanken mit dabei. Die sollen restrukturiert werden. Und zwar folgendermaßen: Wenn eine Bank durch Steuergelder gerettet wird, dann erhält der europäische Steuerzahler, konkret wären das die Steuerzahler der einzelnen Länder, über die jeweilige nationale Zentralbank, die das machen würde, im Auftrag, Anteile an der betroffenen Bank. Das ist das, was die USA gemacht haben. Was in Griechenland nicht passiert ist, wenn ihr das Interview mit Varoufakis und Harald Schumann euch angehört habt. Was er möchte ist, dass sobald die Bereinigung abgeschlossen ist, dass der EFSF bzw. der ESM bzw. die nationalen Zentralbanken diese Bankanteile bzw. den Verkauf der Bankanteile wieder organisieren und dadurch die Anteile möglicherweise sogar mit Profit, also mit Zinsen, auszahlen können. Das wäre natürlich die beste das beste Ergebnis. Diese Policy hat zwei Komponenten. Die erste, schon kurz angesprochen, echte Stresstests. Und echte Stresstests, die zentral durchgeführt werden, also von der EZB. Im Gegensatz zu den national zuständigen Behörden, die momentan diese Stresstests machen. Er möchte auch die Parameter gleich festlegen, und zwar ein durchschnittlicher Haircut von 30% für Staatsanleihen von Mitgliedstaaten, deren Schulden zu BIP-Verhältnis über 70% liegt, und einem 90%igen Haircut für alle toxischen Schuldtitel in den Bankbilanzen. Ihr könnt euch vielleicht ungefähr vorstellen, wie krass dieser Vorschlag ist. Und deswegen ist diese Rekapitalisierungsverpflichtung im Punkt 2 auch entscheidend. Und diese rigorosen Stresstests sollen also den Rekapitalisierungsbedarf für jede Bank in der Eurozone ermitteln. Das ist Schritt 1. Schritt 2. Die Banken kriegen eine kurze Frist, in der sie sich entweder privat rekapitalisieren können, und wenn sie das nicht schaffen, dann werden sie zwangsrekapitalisiert durch den EFSF bzw. den ESM im Austausch für Eigenkapital. Das heißt, wenn nach obigen Verfahren dieses ermittelte Rekapitalisierungsziel nicht erreicht wird von den Banken auf dem Privatmarkt, dann erzwingen die Rechnungsmechanismen, die EFSF und der ESM, einen Kapitaltausch. Also quasi einen War, eine Rekapitalisierung auf Basis des Kapitals im bereits etablierten Verfahren für öffentliches Eigenkapital an der Bank. Damit sind die Banken wieder solide. Ein Equity Swap, genau. Genau, ein Equity Swap ist es. Danke dir, das Wort habe ich gesucht. Gut, damit sind die Banken sicher. Die Staaten sind entlastet, nicht vollständig, aber zumindest ausreichend. Was jetzt noch fehlt, ist ein Konjunkturprogramm für die Peripheriestaaten, um die Unterinvestitionskrise in den Griff zu bekommen. Und dabei möchte er existierende Institutionen nutzen, die bereits einen guten Track Record, also bereits gute Erfahrungswerte geliefert haben, und möchte die so einsetzen, dass sie effektiv die Probleme in der Unterinvestition, insbesondere in den Peripheriestaaten, lösen. Dabei möchte er eine Zusammenarbeit zwischen EIB, der Europäischen Investmentbank, den Rettungsmechanismen und den EIF schaffen. Wie bereits gesagt, Policy 1 und 2 sorgen dafür, dass die Schuldenlast auf die Staatsschulden reduziert wird und die Bankschulden und die Bankstabilität gewährleistet ist. Die Probleme werden dadurch allerdings und die Überschuldung, die grundsätzliche Überschuldung insgesamt im System, wird dadurch nicht eliminiert, sondern nur reduziert. Nur eine wirkliche wirtschaftliche Entwicklung und eine echte Erholung kann die Krise endgültig lösen. Das heißt, die Eurozone, insbesondere die schon lange leidenden Peripheriestaaten, brauchen produktive Investitionen. Es gibt eine Institution, die das gut machen kann, und das ist die Europäische Investmentbank, die EIB. Die EIB hat folgenden öffentlich-rechtlichen Auftrag. Sie soll den Zusammenhalt und die Konvergenz der europäischen Staaten intern und untereinander unterstützen. Im Zusammenhalt zählen Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Stadterneuerung, Stadtplanung und Umwelt. Momentan funktioniert die EIB nach folgendem Verfahren. Die EIB stemmt 50% der Investitionen und 50% müssen durch die Staaten kofinanziert werden. Das ist bei überschuldeten oder bei zumindest behauptet überschuldeten Staaten nicht möglich, weil die können 50% momentan nicht stemmen. Die 50%, die die EIB dabei beiträgt, zählen nicht zu den Staatsschulden, aber halt die 50% der Beteiligung des Mitgliedstaates, insofern sie Kredite aufnehmen müssen, zählt schon dazu und das ist ja momentan genau das Problem. In Zeiten, wo die Mitgliedstaaten keine weiteren Ausgaben machen können wegen dem Spardiktat, wäre es gut, wenn diese Kofinanzierungsvorschriften geändert werden könnten, um die Nutzung der EIB-Investitionen zu ermöglichen. Wenn also die Mitgliedstaaten über Policy 1 jetzt die Möglichkeit haben, 60% ihrer Altschulden über die EZB garantieren zu lassen, dann können sie diese auch einsetzen, um Kredite aufzunehmen, um damit 50% der Kofinanzierung für Infrastrukturprojekte über die EIB zu finanzieren. Und das ist der Grund, warum Varoufakis möchte, dass diese Eurobonds bzw. EZB-Bonds handelbar sind, damit genau das ermöglicht wird und vielleicht auch zusätzlich, damit es eine sichere Anlage für Finanzinstitutionen gibt. Das heißt, wenn also dieser Doppelschritt möglich ist, die Verbriefung in Eurobonds und die Nutzung für Großinvestitionen, für eine große Investitionskampagne in der ganzen Eurozone im Bereich Infrastruktur, sozialer Zusammenhalt, Gesundheit, Bildung, Stadterneuerung, Umwelt, grüne Technologien und die Unterstützung für kleine und mittelständische Unternehmen, dann kann das alles im Rahmen der EIB bzw. EIF, der Europäische Investmentfonds, innerhalb der Kriterien und Maßgaben dieser Institution stattfinden. Seit Lissabon 2000 ist der Europäische Investmentfonds ein Teil der EIB. Der EIB ist dazu da, um auch der EIF, Entschuldigung, der EIF ist dazu da, auch riskantere Vorhaben zu kofinanzieren. Damit ist man ein bisschen flexibler, weil die EIB hat sehr, sehr klare Vorgaben, nur in die oben gerade genannten Bereiche zu investieren. Wir haben zwei Teile dieser Policy. Der erste Teil ist die Kofinanzierung über die Eurobonds der EZB. Das heißt, unabhängig davon, ob Sie den Tranchentransfer hernehmen, um Ihre Altschulden zu garantieren und die Schuldenlast zu dezimieren, können Sie auch über dieses Konto bis zu 60% Ihrer Maastricht-konformen Schulden Neukredite aufnehmen, um damit zu 50% diese Infrastrukturprojekte zu kofinanzieren. Konkret würde das bedeuten, dass Griechenland die Anleihen mit den größten, beziehungsweise alle Peripheriestaaten würden die Anleihen mit den größten Zinslasten über diesen Tranchentransfer in der Zinswirkung minimieren und würden dann einen guten Teil noch zusätzlich aufnehmen, um 50% der Investitionen in die Lösung der Unterinvestitionskrise zu stecken. Das wäre konkret, was dabei rauskommen würde. Und das Schöne ist, dass die Aufgaben der Europäischen Investmentbank genau in den Bereich reinfallen, wo sich die Peripheriestaaten in den letzten, ja, ich würde mal sagen, in den letzten 6, 7 Jahren totgespart haben. Also insbesondere in Griechenland im Bereich Gesundheit und Teile des öffentlichen Dienstes. Das heißt, damit wird eine Wiederbelebung und eine Rettung der Wirtschaftssysteme in den Peripheriestaaten erst möglich. Und das passiert alles über diese Langzeitamortisierung im Rahmen des Schuldenkontos bei der EZB. Der zweite Teil der Policy ist die Schaffung eines neuen europäischen Investmentfonds. Also im Gegensatz zur EIB, die nach den üblichen Bankprinzipien arbeitet, kann der EIF Venture Capital bilden. Und auch nicht nur Garantien auf Venture Capital. Das heißt, Investitionen, die notwendig sind, um innovative, hochriskante Investitionen zu ermöglichen, mit Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen und sozial orientierte Unternehmen, die gemeinsam betriebene Netzwerke von Konsumenten und Produzenten nutzen, können mit dieser Programmatik vorangetrieben werden. Das Fazit aus den drei Policy-Vorschlägen ist folgendes: Varoufakis und Holland zeigen, dass diese dreigliedrige Lösung, die ich gerade beschrieben habe, die Krisen der Eurozone helfen kann. Die drei Prinzipien, die er verwendet, dass der Ansatz umfassend ist, alle drei Krisen gleichzeitig behandelt, Bankverluste und Teile der Staatsverschuldung von Mitgliedstaaten reduziert, ohne einen grundlegenden Haircut und ohne Belastung der deutschen und anderen Steuerzahler zu bedingen. Außerdem müssen für diesen Vorschlag keine weiteren souveränen Rechte an die EU abgetreten werden, was, wenn wir uns jetzt auch beispielsweise mal die Wahl in Polen anschauen, mit dem Rechtsruck dort, zunehmend unwahrscheinlich wird. Das heißt, auch diese Problematik der Nichtmachbarkeit wegen politischem Widerstand und Radikalisierung ist bei dem Vorschlag außen vor. Das heißt, es ist machbar innerhalb der jetzigen Situation. Es bildet auch keine Transferunion. Es bildet einen großen Puffer, den man gut beobachten sollte, damit eben genau auch keine Transferunion draus wird. Aber es bietet tatsächlich die Möglichkeit, genau dieses Szenario, das ja momentan gehandelt wird, zu vermeiden. Das heißt, der Vorschlag verdient tatsächlich das Adjektiv modest, bescheiden bzw. maßvoll. Und das Schöne ist außerdem, alle Institutionen, die an diesem Vorschlag beteiligt sind, existieren bereits und müssen nicht erst geschaffen werden. Das ist eine kurze Übersetzung der Seite, die oben von Varoufakis verlinkt ist. Und jetzt würde ich eine kurze Fragesession erlauben, nur dazu, wenn es Verständnisfragen gibt, wie die drei Policies funktionieren. Also keine Diskussion, sondern nur Verständnisfragen. Ist irgendetwas an diesen drei Policy-Vorschlägen unklar? Arne, bitte. Oder hast du keine Frage? Okay, es sieht so aus, als ob er nicht kommunizieren kann oder keine Frage hat. Ist egal. Er hat ein Problem im Mikro, schreibt er. Ah, okay. Dann mache ich es jetzt aber so, dass ich den zweiten Teil, dass ich Hankel noch vortrage und dann können wir das zusammen noch diskutieren. Genau, dann ist der Vorgang durch. Gut, wunderbar. Also, Hankel hat einen längeren Vortrag gehalten in Luzern. Das ist meines Erachtens der beste Vortrag, den ich persönlich von ihm kenne. Es funktioniert wieder. Gut, dann erlaube ich kurz die Fragen, bevor ich mit Hankel weitermache. Arne und dann Rudi. Ja, zunächst mal, ich bin ja ein Fan von Varoufakis, aber trotzdem hat mich sein Vorschlag, wie du ihn auch vorgetragen hast, verwundert mich ein bisschen. Er verwundert mich deshalb, weil er ein Stück weit in erster Linie aus meiner Sicht die Probleme des Bankensektors löst. Das eigentliche Problem, er sagt ja, es gibt hier drei Krisen, aber ich glaube, es gibt noch eigentlich mehr Krisen und die für meine Begriffe zentralste, wenn ich sagen würde, was ist die eigentliche Ursache, dann würde ich sagen, die eigentliche Ursache ist, dass man in einem Währenverbund feste Wechselkurse hat. Und dass aufgrund dieser festen Wechselkurse es kein Land in Wirklichkeit schaffen kann, gegen diese Kräfte anzugehen, die dadurch entfaltet werden. Und dieses Problem ist meines Erachtens, wird ja in dem Vorschlag gar nicht angesprochen, wie das gelöst werden soll. Was auch meines Erachtens ein wichtiger Punkt in der Krise ist, ist die Geldschöpfung des Bankensektors. Da wird auch praktisch das nicht angesprochen. Und dann, was er selbst auch sagt, Reformen. Ich glaube, dass praktisch eine der wichtigen Punkte im Konzept der Lösung sind tatsächlich, dass in Griechenland zum Beispiel Steuerreform und so weiter, dass solche Sachen angegangen und durchgeführt werden. Die Verständnisfrage ist, dass ich zum einen den Eindruck habe, Varoufakis sieht zum einen richtig, dass es nicht nur eine Krise gibt. Die Verständnisfrage ist, habe ich nicht richtig mitbekommen? Oder steht es woanders? Für meine Begriffe, die Hauptkrise wird gar nicht angesprochen. Oder der Hauptursache wird gar nicht angesprochen. Die Ursache in der Herleitung diskutiert Varoufakis durchaus. Wenn du dir dann das Interview mit ihm anschaust zwischen Harald Schumann und ihm, dann sagt er auch, wie die Inflationsrate innerhalb von Europa auseinandergelaufen ist mit den ganzen Produktionskosten, mit den Lohnstückkosten und wie das dazu geführt hat, dass die Krise so um sich greifen konnte. Er beschreibt die anderen Krisen nicht insofern, als dass er für die eine konkrete Lösung hätte, sondern er meint, diese Krisen sind anders lösbar. Also insbesondere die griechischen Krisen, die du noch besprochen hast, dass sie beispielsweise kein funktionierendes Kadasteramt haben und so weiter. Das sind Sachen, die sie auf nationaler Ebene lösen können. Was er mit den drei Hauptkrisen anspricht, sind die Krisen, die auf europäischer Ebene gelöst werden müssen mit den europäischen Institutionen. Und für die hat er das Instrumentarium eben in den Institutionen, in den Rettungsmechanismen, in der EZB und in der EIB und im EIF. Und für diese drei Krisen hat er den konkreten Lösungsvorschlag. Okay, danke. Rudi. Ja, danke. Du hast während deines Vortrags von Varoufakis unter anderem die Maastricht-Kriterien und da speziell die 60% angesprochen. Mich interessiert, wo kommen die 60% her? Also wo kommt diese Zahl her? Mit welcher Begründung? Ist die irgendwo wissenschaftlich nachgewiesen oder ist das einfach nur willkürlich mal irgendwie von irgendwelchen Bürokraten festgelegt worden? Was ist mit diesen 60%? Wo kommen die her? Das ist sehr leicht zu beantworten. Das wurde irgendwann mal willkürlich festgelegt von irgendwelchen Bürokraten, die aus ideologischen Gründen der Meinung waren, dass das ungefähr eine gute Zahl ist. Das hat irgendein Wirtschaftswissenschaftler mal geschrieben. Das wurde dann aufgegriffen und dann zur Religion erhoben. Diese 60%, ich habe bereits gesagt, in Japan ist es weit über 220%. Diese 60% sind purer Bullshit. Das ist absolut fern von jeglicher Empirie, das hat nichts mit der Realität da draußen zu tun. Das ist, wie du richtig insinuiert hast, das ist reine Willkür, wo die 60% herkommen. Gut, dann würde ich jetzt mit dem Hankel-Vorschlag weitermachen und dann können wir die beiden mal so im Kontrast diskutieren, weil bei Hankel kommen noch ein paar Aspekte mit rein, die Arne bereits angerissen hat. Insofern, glaube ich, wird das jetzt ganz interessant, um das Bild zu vervollständigen, A, der Krisen und B, der verschiedenen Arten, wie man über eine Lösung nachdenken kann. In seinem Vortrag in Luzern, es ist in der Schweiz, für diejenigen, die sich geografisch nicht so genau auskennen, hat Hankel gesagt, dass die Schweiz ein hervorragendes Vorbild für Europa wäre. Nicht nur wegen Demokratieansätzen von direkter Demokratie, wo mehr Einfluss möglich ist als in unseren rein repräsentativen Demokratien, sondern auch im Sinne der Währungspolitik, die die Schweizer Zentralbank macht. Das Problem beim Euro sieht er in der Orientierung der EU an zwei gescheiterten Modellen. Das erste Modell ist das der untergegangenen Sowjetunion mit einem Staat, der mit diktatorischer Zwangsherrschaft zentral alles plant. Das ist untergegangen und das ist aus gutem Grund untergegangen. Das Problem ist, das ist einer der Orientierungspunkte, die der Euro hat. Die zweite Orientierung ist ein weiteres Modell, das aus anderen Gründen völlig unbrauchbar ist für Europa. Und das ist das Modell des Federal Reserve Systems, also das der Zentralbank, des Zentralbanksystems der Vereinigten Staaten. Denn in den Vereinigten Staaten herrschen völlig andere Bedingungen und die hatten ein völlig anderes Integrationsmodell als der Greenback vor 200 Jahren gestartet ist. Das Motto der Vereinigten Staaten war I pluribus unum, also aus vielen Bundesstaaten einen Staat zu machen. Übrigens auch mit einer Sprache. Das ist entscheidend. Der Dollar kann nicht mit dem Euro verglichen werden, aus ein paar einfachen Gründen. Es gibt in den USA keinen Bailout für Bundesstaaten. Kalifornien ist zweimal bankrott gegangen und verschiedene andere Staaten sind auch bankrott gegangen. Keiner dieser Staaten wurde jemals gerettet. Das ist eine verfassungstechnisch unmöglich. Das steht zwar bei uns auch in der Verfassung, aber wir halten uns nicht an die Verfassung und das ist ein Problem, weil wir damit keine Rechtssicherheit im europäischen System haben. In den USA ist das der Fall. Jeder Staat, der sich in eine Finanzmisere hineingewirtschaftet hat in den USA, musste selber damit irgendwie zurechtkommen. Das bedeutete, dass innerhalb der USA der Dollar ein relativ stabiles Zahlungsmittel war und blieb, weil nicht nur das Kapital, sondern auch der Faktor Arbeit komplett mobil ist. Und das wäre natürlich ein absoluter Albtraum für Europa. Denn wenn wir uns überlegen, dass sämtliche Arbeiter in Europa vollständig mobil sein müssen, man überlege sich die Kultur- und Sprachbarrieren, die wir innerhalb von Europa hätten, und eine vollkommene Freizügigkeit des Faktors Arbeit hat auch in den USA zu Verwerfungen geführt, wenn man sich die Einkommensstruktur der USA anschaut. Die ist noch wesentlich feudalistischer als bei uns. Und bei uns ist die Einkommensstruktur schon relativ feudalistisch. Also diese freie Mobilität des Faktors Arbeit ist eine extreme Problematik, die auch in den USA momentan nicht nur zur Occupy-Bewegung, sondern auch zu anderen Sachen führt. Das ist eine relativ instabile Situation dort und insofern nicht wirklich nachahmenswert. Bei uns kommen noch andere Sachen dazu, wie Sprachbarrieren und so weiter. Aber der Dollar war relativ stabil innerhalb der USA. Das Beispiel, das Hankel anführt, ist, dass viele Arbeitslose nach dem Zusammenbruch der Autoindustrie in Detroit in den Süden ausgewandert ist, der geboomt hat. Das heißt, die USA hat so einen relativ ausgeglichenen Arbeitsmarkt, weil eben diese Flexibilität vorhanden ist, von der man in Europa nur träumen kann. Und Europa möchte keine solche Mobilität von Arbeitskräften. Denn das würde auch weiter unsere Kulturen weiter nivellieren und das ist insgesamt in der Größenebene, in der es in Vereinigten Staaten stattfindet, in Europa nicht machbar. Das heißt, die einzige Zukunft für Europa liegt in einer Orientierung am Vorbild Schweiz. Die Innenpolitik der Staaten muss allein schon aus demokratischen Gründen unangetastet bleiben. Es gibt allerdings viele Sachen, die man durchaus auf europäischer Ebene lösen kann. Und eine gemeinsame Außenpolitik ist Beispiel dafür. Und auch eine gemeinsame externe Währungspolitik. Was er damit meint, dazu komme ich gleich. Er sagt, die Probleme Griechenlands kommen von Euro, genauer gesagt von der Abschaffung jeder realistischen leistungsbezogenen Währungsparitäten bzw. Wechselkurse. Er bezieht sich auf Milton Friedman, der gesagt hat, es ist immer leichter, einen Preis, also den Wechselkurs, den Wert der Währung anzupassen, als die vielen Einzelpreise, als die Rentenverpflichtungen, die Arbeitsentgelte und dieses Mietpreise, Steuern und alles, was in einem Staat so an Micromanagement notwendig ist. Und dabei ist die Währung, die man anpassen kann, der Maßanzug einer Nation. Und der Preis dieser Währung, also der Wechselkurs, bemisst sich nach der Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Dieser Kontrollmechanismus und diese Flexibilität, einen Preis anpassen zu können, der im europäischen Währungssystem und im EQ-System vorhanden war, der wurde über die Einführung des Euros abgeschafft. Das heißt, über Nacht war es Griechenland möglich, zu den gleichen Konditionen sich Geld zu leihen wie Deutschland. Das hat manchmal im privaten, manchmal im staatlichen Sektor und sehr unterschiedlich zu einer extremen Aufblähung des Kredits in den Peripheriestaaten geführt. Eine massive Überschuldung, die irgendwann mal offensichtlich wurde und dann entsprechend katastrophisch in die Krisen übergeleitet wurde. Angestoßen wurde das 2008 durch die Ansteckung von einer eigentlich relativ kleinen Krise, ursprünglich der Subprime-Mortgage-Krise in den Vereinigten Staaten. Die deutsche Haltung ist geprägt und war auch damals schon geprägt, als Wilhelm Hankel noch ein Berater Friedrich Schiller war. Er hat selber zwei Aufwertungen der Währung, der damaligen D-Mark, vorgenommen. Und beide Male hat er empirisch festgestellt, allen Katastrophenbekundungen der Wirtschaftsexperten zum Trotz, hat er empirisch festgestellt, dass der Export nach einer D-Mark-Aufwertung stärker war als vorher. Und das war in einer positiven Art und Weise so beunruhigend, dass er beauftragt wurde, der Sache nachzugehen. Wie kann es sein, dass, wenn die D-Mark stärker wird, dass der Export nicht leidet, sondern gewinnt? Das Ergebnis, das er erzielte, was er rausgefunden hat, ist eigentlich relativ einfach erklärt. In Deutschland findet vorwiegend Endmontage statt. Das heißt, Rohstoffe und Vorprodukte, die im Ausland gefertigt werden, werden hier entgefertigt, entmontiert. Und der größte Mehrwert entsteht an dieser Stelle. Und wenn alle Vorprodukte und Rohstoffe billiger werden, dann ist das natürlich ein gigantischer Vorteil, der alle möglicherweise Nachteile durch eine starke D-Mark komplett nivelliert und sogar überkompensiert. Das ist, was er herausgefunden hat. Und das bedeutet tatsächlich, dass je stärker die D-Mark war, desto günstiger der Einkauf und desto wettbewerbsfähiger Deutschland war. Das heißt, viele der Behauptungen, die sagen, es wäre grauenhaft, wenn wir zur D-Mark zurückkehren würden, ist absoluter Bullshit. Reine Propaganda. Sagt er, wir brauchen eine Lösung, dass die einzelnen Euros, also die einzelnen Währungen, die ja die Maßanzüge der Nationen darstellen, dass diese Währungen wieder konkurrenzfähig werden und dass diese Währungen wieder gegeneinander auf- und abwerten können. Er möchte also den Euro umwandeln. Und zwar nicht nur in ein Verrechnungssystem, wie damals der EQ, also der European Currency Unit, die Vorstufe zum Euro, sondern er greift auf John Maynard Keynes zurück und möchte den Euro zum Bancor machen. John Maynard Keynes hat damals gesagt, wir brauchen eine Art Papiergold, Gold selber zu verwenden, um als Grundlage und als Beschränkung für Fiat-Geldschöpfung, hat sich nicht als sinnvoll erwiesen, weil das zu restriktiv ist. Das führt tendenziell eher zu Deflation und ist eher kontraproduktiv. Das heißt, die Anpassung an ein Edelmetall, das jetzt Gold, Silber oder sonst was ist, das ist nicht sinnvoll. Was man aber machen kann, ist, man kann den Euro zum Papiergoldstandard machen. Der Euro würde wie damals der EQ zur Verrechnungseinheit und zur einzigen Bezugsgröße für die innereuropäischen Wechselkurse werden. Das heißt, die neue D-Mark hätte einen Wechselkurs zum Euro und müsste halt immer mal wieder wöchentlich, monatlich nach Absprache aufwerten. Und die anderen Währungen, die man natürlich alle wieder schrittweise und mit einem Übergangsprozess einführen müsste, könnten wieder relativ zum Euro auf- bzw. abwerten. Das hat zwei Vorteile. Erstens, es ermöglicht den Staaten wieder auf nationaler Ebene ihre wirtschaftlichen Belange so zu regeln, wie es für sie richtig ist. Und nicht in dieses Zwangskorsett des Euros, wie er jetzt existiert, eingepfercht zu sein, die den Bedürfnissen maximal Deutschlands gerecht werden, vielleicht noch Österreich und vielleicht noch den skandinavischen Ländern, aber die für alle anderen Staaten inklusive Frankreich bereits zwischen leicht und stark kontraproduktiv ist. Also das Zwangskorsett würde abgestreift. Der zweite Vorteil wäre, der Euro würde gleichzeitig weiter bestehen und wäre gegenüber dem Rest der Welt ein extrem stabiles Währungskonstrukt. Das heißt, alle außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Vorteile des Euro blieben erhalten. Die Integrationswirkung wäre sogar noch stärker, weil wenn die einzelnen Währungen nur über den Dollar, über den Euro mit anderen Währungen verrechenbar ist, dann hat das die ganzen Nachteile nicht, die Polen bzw. England bzw. einige anderen Staaten bis jetzt davon abgehalten haben, dem Euro beizutreten. Mit dieser Lösung könnte sogar die Schweiz ohne ihre Souveränität in irgendeiner Form abzugeben, was ihre Währungsbelange und ihre Währungspolitik betrifft, dem Euro beitreten. Was eine weitere Verstärkung der Integration und einer Solidarisierung innerhalb Europas ermöglichen würde. Also es hat einen sehr, sehr integrativen Aspekt, der meistens etwas zu kurz kommt, wenn man diesen Vorschlag diskutiert. Die Nicht-Euro-Länder können, wie gesagt, ohne Probleme beitreten und die einzelnen Wechselkurse können relativ zum Euro und damit natürlich auch relativ zu allen anderen Währungen auf- bzw. abwerten und man hat eine Verrechnungseinheit, die eine sehr starke Stabilität ermöglicht. Man überlege sich das Ganze für die Altersvorsorge. Wenn man in Zukunft nicht mehr in der eigenen Währung, sondern in der Verrechnungswährung sparen kann, dann ist das der beste Inflationsschutz, den man sich vorstellen kann. Das heißt, man könnte hier eine extreme Sicherheit für den Lebensabend, für die einzelnen Leute und auch für die Versicherungsgesellschaften ermöglichen. Es hat einen unheimlichen Reiz, also die Kollateralprofite dieses Vorschlags sind damit noch nicht abschließend beschrieben. Der Euro wird also zu einem Metamaß, zu einem nicht mehr veränderbaren Metamaß, zwischen den europäischen Währungen. Das, was damals der EQ war. Island wird als Beispiel herangezogen, hat zum Beispiel das geschafft. Wisst, Islands Banken waren massiv überschuldet. Island hat alle Bankster in den Knast geworfen, hat alle ausländischen Investoren quasi enteignet, gesagt, nö, ihr kriegt nichts, haben alle inländischen Halter von Forderungen mit neuen isländischen Währungen entschädigt für das, was sie verloren haben. Dann haben sie einmal für 90% abgewertet und dann haben sie wieder auf 50% aufgewertet. Inzwischen ist Island wieder eine blühende Wirtschaft. Das heißt, den einen Kurs anzupassen, den Wechselkurs anzupassen, um aus einer Krise wieder rauszukommen, diese Strategie funktioniert. Island hat 3 Jahre gebraucht und es war am Anfang nicht lustig, aber sie haben es geschafft. Und mit unserer Konkursverschleppung, die aktuell stattfindet, wird eigentlich nur die Fallhöhe weiter optimiert und die Katastrophe entsprechend schlimmer, weil die Anpassung, die notwendige, nur in die Zukunft verlagert wird. Was Hankel auch anspricht, ist, dass wir natürlich Übergangslösungen brauchen, um diese nationalen Währungen wieder einzuführen. Aber das kann man auf europäischer Basis mit bilateralen Verhandlungen klären. Und um das zu erreichen, könnte man sich auch bei Varoufakis Vorschlag bedienen und ein paar Konzepte von seinem Vorschlag mit übernehmen in eine erweiterte Version von Hankels Lösungsansatz. Damit möchte ich meine Beschreibung von Hankels Lösungsansatz beschließen und euch zuerst darum bitten, Verständnisfragen zu stellen, wie Hankels Vorschlag funktioniert, ob irgendetwas unklar ist an seiner Lösungsstrategie. Rudi, bitte. Oh je, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Als erstes würde ich mal fragen wollen, was denn so toll an dem Schweizer Modell war? Die feste Bindung an den Euro oder was meint der Hankel? Hankel meint, eine eigene Währung zu haben, mit der man eine Währungspolitik machen kann, die noch dazu mittelbar demokratisch kontrolliert ist. Das ist etwas, was in Europa mit der Einführung des Euros abgeschafft wurde und zu den ganzen Problemen geführt hat, die wir danach gesehen haben. Ja gut, dazu komme ich gleich noch. Aber die Schweizer haben ja nun mal ihre eigene Währung fest an den Euro gebunden, also an etwas Externes, was aus deiner Sicht konstruiert wurde und schlecht ist. Und nachdem sie sich von dieser Eurobindung gelöst haben, haben sie wirtschaftliche Probleme bekommen. Also wo ist der Vorteil des Schweizer Modells? Kannst du mir die... Letztes Jahr haben sich die Schweizer wieder von der Eurobindung gelöst und danach ging die Wirtschaft ein bisschen in den Keller dort. Ja, das ist richtig. Und ich fürchte, das ist genau der Punkt, wo ich Hankels Meinung ganz gerne selber wüsste. Das Problem ist, er ist zwischenzeitlich verstorben. Deswegen glaube ich, hat er diesen Vorfall nicht mehr kommentiert. Falls jemand weiß, dass es von Hankel zu diesem Vorgang zur Bindung und zur Entkoppelung vom Euro, dass er dazu was gesagt hat, bitte tretet vor. Ich habe online nichts gefunden. Also ich fürchte, er ist frühzeitig verstorben und deswegen hat er dazu keine Stellungnahme gegeben. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Gut, aus meiner Sicht war das auch eher eine rhetorische Frage, die ich gestellt habe. Aber okay, passt schon. Habe ich ein paar Minuten oder möchte jemand anders vorher? Sind es Verständnisfragen von dem, wie er vorgeht, oder ist es eine Kritik an seiner Analyse bzw. seinem Lösungsansatz? Wenn es eine Kritik ist, später. Wenn es eine Verständnisfrage ist über die oder auch eine Frage über die Annahmen, die er tätigt, dann gerne jetzt. Na, ich frage jetzt eher Citoyen, ob er eine Verständnisfrage hat, weil ich könnte ein bisschen länger referieren gleich. Ja, also das wäre bei mir wäre es in erster Linie nochmal die Frage, wie dann beim Handel in diesem neuen System der Nicht-Euro-Handel abgewickelt wird. Ist es da vorgesehen, also dass beispielsweise Deutschland irgendwo seine Exporte oder Importe dann mit der neuen D-Mark abwickelt anstatt mit dem Euro, oder wie ist das gedacht? Also, oder ist es wirklich so, also dass für den internationalen Handel dann der Euro verwendet werden muss? Also hat sich da Hankel dazu geäußert? Also, du hast im neuen System bei Hankel eine Interaktion zwischen den nationalen Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank. Nach außen hin gibt es nur einen Wert und das ist der Euro. Das heißt, du hast eine mittelbare Verrechenbarkeit aller nationalen europäischen Währungen über den Euro mit allen anderen Währungen auf dem Planeten. Das heißt tatsächlich für jemanden außerhalb, der muss Euro kaufen und kann dann diese Euro umtauschen in D-Mark. Und damit über diesen einen Umweg kann der Handel stattfinden. Das ist im Prinzip das, was für die Erdölgeschäfte ja aktuell noch, beziehungsweise bis vor kurzem, mit dem Petrodollar-System existiert hat. Das also quasi über den Dollar, das handelbar ist. Und in diesem Fall wäre es quasi über den Euro, dass die einzelnen Währungen damit interagieren. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja, ich denke schon. Also das ist sowas, also damit ich das jetzt einmal richtig verstanden habe. Wie gesagt, also das wäre jetzt dieses, der Euro dann mehr oder weniger als ein Bankermodell, wobei die nationalen Währungen sich dann mehr, praktisch über Wechselkurse dann an den gemeinsamen Standard Euro anpassen. Habe ich das so richtig, interpretiere das dann so richtig? Richtig, und die Geldschöpfung würde sich auch insofern verändern, als dass die Kurse natürlich sich nur verändern können, wenn die EZB eine bestimmte nationale Währung kauft und dafür Euro hergibt. Umgekehrt natürlich kann eine nationale Zentralbank auch selber Euro kaufen, und in dieser Interaktion kann dann der Wechselkurs stattfinden. Das kann institutionell gehandhabt werden, und das gibt einen festeren Rahmen für die Wechselkurse zwischen Euro, also EZB-Geld, und zwischen den Nationalwährungen. Noch eine Verständnisfrage da anschließend. Das heißt, der Vorteil der, sag ich mal, schwächeren Länder innerhalb dieses Systems wäre nur, dass ihr Wechselkurs zu diesem Bankor in irgendeiner Art fixiert ist und nicht im freien Handel ist, oder verstehe ich das falsch? Weil ansonsten würde ich den Vorteil nicht erkennen. Das kannst du so handeln, und vor allem kannst du auch über ein gezieltes Ankaufprogramm eine Konjunkturförderung vornehmen, und das könntest du quasi über die EZB machen. Also diese Möglichkeit bestünde, und das kann ein Vorteil sein. Es ist eine Frage, wie man das organisiert. Ich glaube, er hat es etwas detaillierter in seinem Buch beschrieben, aber das Buch habe ich noch nicht gelesen. Beantworte ich deine Frage? Ja, ich weiß es noch nicht genau. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Okay. Rudi, du hast eine längere Frage, sonst würde ich kurz nochmal Wigbold und Arne vorlassen. Ist das in Ordnung? Wenn die sich kurz fassen, ja. Fasst ihr euch kurz? Klar. Ich wollte mich nicht vordrängen vom Rudi. Der kann ja ruhig seine längere Frage stellen. Okay, dann machen wir es so. Erst Wigbold, dann Rudi und dann Arne. Bitte. Also für mich unterscheiden sich die Modelle jetzt von Varoufakis und Hankel nicht so. Ich möchte auch dazu eine Frage stellen, und man kann es bei beiden Fragen, für beide Themen eigentlich. Was stellt eigentlich den Wert, den realen Wert dieses Bürokratengoldes dar, mit dem ihr dann sozusagen eine Basis schaffen wollt? Und wer bestimmt dieses Bürokratengold? Ja, also oder Bürokratiegold. Also Dekret die Mufti schaffe ich einen Wert, der irgendwo einen Wert ja auch darstellen muss, wenn es im Handel ist. Also muss was produziert werden können, etc. Wollt ihr da die Bürger in Haftung nehmen oder wen wollt ihr belasten? Ja, wer soll die Leistungen erbringen? Ja, das verstehe ich jetzt bei diesen beiden Ansätzen eigentlich. Darf ich da gleich direkt mal was zu sagen, AMT? Sag kurz direkt was dazu, aber dann versuche ich die Frage noch zu beantworten, bitte. Okay, als erstes sage ich mal dazu, ich finde diese Ausführung, was wollt ihr damit erreichen, ziemlich schlecht, denn ihr wollt damit gar nichts erreichen. Das sind ja nur zwei Beispiele von Volkswirtschaftlern, die AMT hier vorgeführt hat. Also es geht hier nicht darum, dass die Piratenpartei oder die Gruppe, die hier sitzt, irgendwas erreichen will, sondern AMT hat erklärt, was zwei unterschiedliche Volkswirtschaftler an Vorschlägen haben. Ja, ich habe auch stellvertretend die Frage an die Volkswirtschaftler gestellt. An die beiden. Okay, ich spreche jetzt mal für den Toten, weil er hat zwei Sachen gesagt, die auf deine Frage hin Teilantworten zumindest liefern. Und das erste ist, ein Geld ist immer durch den Staat gedeckt. Das gesetzliche Zahlungsmittel wird per Ordre de Mufti, mehr oder weniger, so wie du gesagt hast, von den politischen Mächten innerhalb von einem Staat festgelegt. Es gibt nur ein gesetzliches Zahlungsmittel pro Nation, normalerweise. In den Nationen, die ein anderes, die die Währung eines anderen Landes verwenden, gibt es extreme Probleme. Da gibt es genügend Beispiele dafür. Also wenn das gut funktioniert, dann bedeutet das konkret, die Haftung für ein Geld und für die Abhängigkeiten in einem Geldsystem liegen immer bei der Politik in einem Land. Und nur die Politik und die Gesamtwirtschaftsleistung eines Landes bestimmen letztendlich den Wert einer Währung. Das ist, was er mit Maßanzug einer Nation meint. Der Maßanzug heißt, dass die Produktivität eines Staates sich in der Währung ausdrückt. Und dadurch, durch die Gesamtproduktion in dem Land, durch die Lohnstückkosten und so weiter, dadurch ist eine Währung gedeckt. Und das schon seit längerer Zeit. Alle anderen Systeme, die ausprobiert wurden, haben nur zeitweilig funktioniert und sind letztendlich alle gescheitert. Das heißt, es funktioniert, wenn eine Verbindlichkeit herrscht und wenn ein Geld die drei wesentlichen Funktionen erfüllt, die Geld hat, als Tauschmittel, als Wertaufbewahrungsmittel und als ein teilbares Konstrukt, das gesetzliches Zahlungsmittel ist. Beantwortet das deine Frage? Nicht wirklich. Ganz einfach, weil es eine Nebelkerze ist. Was stellt den Wert dar? Es ist vollkommen egal, ob es getauscht werden kann. Welcher Gegenwert ist real da? Außer irgendwelche Zusicherungen einer Politik. Ist das nicht jetzt eine ganz grundsätzliche Frage und nicht eine Frage, die jetzt speziell bei den zwei Vorschlägen irgendeine Rolle spielt? Ist es nicht grundsätzlich so, diese Frage? Natürlich ist es für mich eine sehr grundsätzliche Frage, wer belastet wird. Gut, können wir das dann im Anschluss machen, wenn wir sozusagen die Verständnisfragen geklärt haben, weil dann wollen wir ja eh in die Diskussion hier gehen. Sind wir hier schon auch in der Diskussion? Es war jetzt keine Diskussion, es war für mich eine Frage an Amt, wie er das interpretiert im Sinne dieser beiden, die er rezitiert. Wo ist der Wert? Wird irgendwo bestimmt, was der Wert ist? Bei Hanke hat er jetzt gesagt, oder ich interpretiere so seine Aussage, dass letztendlich die Politik den Wert festlegt, sprich die Leistungsfähigkeit des Volkes. Also es ist ein relativer Wert und es ist auch in gewisser Weise ein Erfahrungswert. Du weißt ungefähr, was du für eine bestimmte Anzahl von Geldeinheiten dort kaufen kannst, wo diese Geldeinheit gesetzliches Zahlungsmittel ist. Insofern, es ist hinter den Währungen steht nichts. Es steht kein Gold dahinter, es steht kein als Realwert, wie gesagt, nur dieser abstrakte Wert der Leistungsfähigkeit einer Nation. Und das Vertrauen der Menschen, dass das Geld einen Wertmaßstab darstellt und nicht eine zu starke Inflation oder Deflation hat. Denn wenn diese beiden Sachen zutreffen, dann schwindet das Vertrauen in eine Währung und dann führt das zu dem ganzen Rattenschwanz an Problemen, die letztendlich eine Währung und ein Wirtschaftssystem killen. Aber damit würde ich die Frage abschließen. Okay. Arne? Ich glaube, Rudi war jetzt dran, richtig? Ja, vielen Dank. Also ich finde das toll, was du so vorgetragen hast und ich kann auch vieles nachvollziehen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass viele der Zuhörer überhaupt nichts nachvollziehen konnten von dem, was du gesagt hast. Und das liegt aus meiner Sicht einfach daran, dass die Grundvoraussetzungen von dir überhaupt nicht erklärt wurden in deinem Vortrag. Und dazu gehört zum Beispiel erstmal die Erklärung, warum Volkswirtschaften überhaupt eigene Währungen haben und woran sie sich messen. Du hast es jetzt gerade in der kurzen Diskussion mit dem Wigbold kurz angerissen, dass die eigene Währung eben abhängig ist von der eigenen Produktivität und dass die wiederum im Verhältnis zu anderen Währungen auch wieder gegen diese Produktivität gemessen wird und dass es deswegen auch Auf- und Abwertungen gibt. Und natürlich hat das Ganze auch was mit der Inflation zu tun innerhalb einer Volkswirtschaft und mit den Löhnen, weil die Löhne entscheidend sind für die Inflation. Aber die Frage ist jetzt eigentlich, was ist der Vorteil einer eigenen Währung für eine Volkswirtschaft? Oh. Und Und die, ich mache jetzt einfach mal durch, ja. Also wenn, sonst muss mir mal zwischendurch ein anderes Wort entziehen. Und die ist halt die Möglichkeit der Abwertung der eigenen Währung. Also das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, zwei konkurrierende Volkswirtschaften sich gegenüberstehen mit ihren Produkten und in der einen Volkswirtschaft die Löhne höher steigen als in der anderen Volkswirtschaft, dann werden sie natürlich also sie verlieren an Wettbewerbsfähigkeit dadurch, weil die anderen oder die Produkte der anderen Volkswirtschaft billiger werden im Verhältnis zu der anderen Volkswirtschaft. Und sie können dann das ausgleichen, indem sie ihre eigene Währung abwerten. Italien ist ein gutes Beispiel, was es die letzten Jahrzehnte gemacht hat, haben halt die Löhne massiv erhöht und dann immer wieder regelmäßig die eigene Währung abgewertet und dann hat sich das im Außenhandel wieder ausgeglichen. So, und dann kommt für mich eigentlich die entscheidende Frage, wenn man das vorher geklärt hat, dann kommt nämlich die Frage, was ist eine Währungsunion? Also der Euro, was wir hier gemacht haben. Und das kannst du eben nicht vergleichen mit dem Dollar oder so. Also das, was in einem Land passiert ist, wenn du den Dollar vergleichst, dann bitte nicht mit dem Euro, sondern vielleicht mit der Währung, die im Mittelalter hier in Mitteleuropa entstanden ist, weil viele kleine Fürstentümer sich zusammengeschlossen haben oder so, aber trotzdem innerhalb einer Volkswirtschaft waren. Also du kannst jetzt nicht Dollar mit Euro vergleichen, das geht einfach nicht. Und dann muss man, wie gesagt, ganz fest definieren, was ist eine Währungsunion? Und die Währungsunion, die wir hier geschaffen haben mit dem Euro, ist eben die Aufgabe der Möglichkeit, seine eigene Währung abzuwerten. Das heißt, die Länder haben freiwillig sich bereit erklärt zu sagen, okay, die Möglichkeit, die wir früher hatten, uns wettbewerbsfähig zu halten durch die Anpassung der Währung, die geben wir auf. Aber im Gegenzug müssen wir natürlich einen Ausgleich schaffen. Und der Ausgleich ist eben die Festlegung auf eine einheitliche Inflationsrate, also auf einheitliche Erhöhung der Löhne im Verhältnis zur Produktivität. Und diese Absprache ist eigentlich getroffen worden, dadurch, dass gesagt wurde, die EZB soll darauf achten, dass die Inflationsrate nahe unter 2%, also bei 1,9% liegen soll. Dass die EZB das nicht kann, ist eine ganz andere Geschichte, aber das ist der Punkt. So, und dieses Ziel von den Volkswirtschaften der Währungsunion ist von Deutschland missachtet worden. Und das ist eigentlich der Punkt, über den wir reden sollten und nicht über irgendwelche Vorschläge von Hankel oder Varoufakis, weil die haben beide anscheinend das ganze System, obwohl sie Volkswirtschaftler sind, noch nicht durchschaut. So, jetzt höre ich erstmal auf. Danke, Rudi. Da sind ein paar Sachen dabei, die ich definitiv unterschreiben würde und es sind ein paar Sachen dabei, die würde ich nochmal diskutieren. Es ist vollkommen richtig, den Euro mit dem Dollar zu vergleichen, ist Äpfel und Birnen. Das ist absoluter Schwachsinn. Das ist auch genau das, was Hankel gesagt hat. Das ist eine saublöde Idee. Die haben nichts miteinander zu tun, weil die Voraussetzungen vollkommen anders sind. Also da sind wir insofern vollkommen beieinander und vollkommen bei der Analyse von Hankel. Zu dem Punkt, da will ich dann nachher noch du darfst auch noch eine Frage später eine Frage stellen. Ja, du stehst auf der Liste. Du hast recht, der Wert einer Währung ist ein relativer Wert, die Produktivität des eigenen Landes gegenüber anderen Ländern. Da spielt Inflation eine Rolle und natürlich auch die Lohnstückkosten, die maßgeblich die Inflation bestimmen. Vollkommen richtig. Der Vorteil von nationalen Währungen ist sicherlich, dass tatsächlich eine Abwertung und eine Aufwertung als Ausgleich stattfinden kann für die individuelle Gestaltung der Wirtschaftspolitik innerhalb einer Nation, innerhalb eines, ich nenne es mal jetzt mal, Kulturraums. Das ist der extreme Vorteil, den das EQ-System hatte. Und genau das ist das Problem, das Hankel beim Ist-Euro sieht, denn er sieht ganz genau, glaube ich, was eine Währungsunion ist, dass es eine Festlegung auf ein Inflationsziel von 1,9% ist und dass genau diese Politik komplett gescheitert ist, weil die Realität mit der Theorie, mit dem, der Idee, eine politische Einigung über eine wirtschaftliche Einigung herzustellen, eine absolute Schnapsidee war, die auch nachweislich gescheitert ist. Und jetzt droht das ganze System zu zerstören. Das heißt, sein Argument ist folgendes: Um die Kohäsion in Europa, um den Zusammenhalt grundsätzlich zu retten, müssen wir diesen Schritt zurückgehen, müssen wir dieses Schwachsinnsziel von Inflation, von einheitlicher Inflation in ganz Europa von 1,9% aufgeben, müssen den Schritt zurückgehen und dann macht er quasi so ein bisschen elegant den Schweif und dann könnte man bei dem, by the way, auch gleich den Bancor-Vorschlag von Keynes umsetzen und damit den Euro sehr, sehr gut auch als geopolitisches Gegengewicht zu anderen Leitwährungen positionieren, was ungemeine Vorteile nochmal zusätzlich hätte. Also seine Sache, seine Aussage ist es, es wird, genau, richtig, das sagt er immer, Svida hat gerade geschrieben, die Schlange im Tunnel, das ist genau das, dass quasi diese Anpassungsphasen stattfinden können und dass die einzelnen Systeme miteinander so interagieren können, dass Aufwertungen und Abwertungen möglich sind und nicht diese rigorose 1,9% Zielsetzung für alle gelten soll, was ja nachweislich zu keinem Zeitpunkt nach Euro-Einführung funktioniert hat. Ja, aber diese, entschuldige, dürfen gleich andere, aber diese, genau das ist doch der entscheidende Punkt. Diese 1,9% sind ja das absolut sinnvolle Ergebnis, was wir erreichen wollen. Ist ja auch. Der staut sich. Ja, okay, ich klink mich aus und macht euren Spaß. Ja, also ich würde jetzt vorschlagen, nachdem der Begriff der Verständnisfrage hier allgemein nicht verstanden wird, würde ich jetzt in die allgemeine Diskussion übergehen, weil ja, genau. Verständnisfragen eh gar keine anstehen. Also würde ich sagen, wir haben ja jetzt hier eine Art Wortmeldungsliste. Kri, würde ich sagen, wäre der Nächste und jeder, der sich hier melden will, soll in das Saalmikrofon kommen und dann einfach Wortmeldungen in den Chat schreiben. Dann, glaube ich, kriegen wir es geregelt. Sollen wir Aufnahme abstellen oder sollen wir es noch laufen lassen? Nö, laufen lassen. Genau. Hat noch, also eine kurze Frage. Hat jemand am Saalmikrofon jetzt noch eine Verständnisfrage? Ansonsten arbeiten wir. Arne, glaube ich, war noch vor Kri, oder? Genau, ja, habe ich hier auch stehen. Arne und Stefan habe ich noch auf der Liste. Ja, okay. Ich habe mich auch mündlich auch. Sorry. Okay, ich sehe eigentlich den Vorschlag von Hankel und Varoufakis nicht als Alternativen, als Alternative, sondern ich glaube, ohne den Vorschlag von Hankel geht gar nichts. Ich glaube, dass das Problem, das wir haben, ohne einen solchen Vorschlag in Richtung Hankel nicht gelöst werden kann. Dieser Zwei-Währungsverbund, man kann ja durchaus sagen, man hat einmal den Euro als die gemeinsame Währung, hat aber dann nationale Währungen bei Bedarf. Ein starkes Land wie Deutschland könnte sagen, wir brauchen keinen nationalen D-Mark. Ein schwächeres Land, wirtschaftlich gesehen schwächeres Land wie Griechenland, das sehe ich die einzige Möglichkeit. Ich glaube, was du gesagt hast, AMT, dass eine Stellgröße anzupassen, ist immer viel, viel leichter als die gesamten sozialen Systeme etc., wie Löhne, Renten etc. Der Vorteil, man muss ja eines sehen, die modernen Raubzüge finden über die Wechselkurse statt. Und es ist ja nicht nur so, dass die Wettbewerbsfähigkeit leidet, sondern was vielleicht viel entscheidender ist, die betroffene Industrie findet eine Erosion statt. Und zwar von diesem Land, das nicht Wettbewerbsfähigkeit, in dieses Land, das wettbewerbsfähiger ist. Das heißt, wenn hier nicht zeitnah gegengesteuert wird, wird ein Land der betroffenen Industrie beraubt. Und das ist natürlich eine ganz große Katastrophe für das betroffene Land. Ich persönlich bin der Meinung, praktisch diese Vorstellung, oder sagen wir es so, Die Voraussetzungen für eine gemeinsame Währung waren in Europa nie gegeben. Man hat meines Erachtens aus politischen Gründen hat man hier sich etwas geleistet, was uns sicherlich noch sehr teuer zu stehen kommt und was vielen auch schon teuer zu stehen gekommen ist. Und wir müssen, ich denke, uns diesem eigentlichen Problem zuwenden. Und das Problem ist, wir brauchen einen Mechanismus, wie Leistungsbilanzungleichgewichte ausgeglichen werden können. Zum anderen denke ich, solche Vorstellungen wie einheitliche Inflationsrate und so weiter, ich glaube nicht, dass die den Trick tun. Und ich glaube gerade Europa, das sehr stärker auf, ich sag's mal, Individualität, auf unterschiedliche Länder und so weiter abstellt, sollte auch sich einen Rahmen schaffen, in dem diese Individualität tatsächlich möglich ist. Und da sehe ich dann so ein Zwei-Währungssystem, also praktisch ein System, das eine gemeinsame Währung hat, nach außen, die gegenüber der Welt gibt, und geschützte nationale Währungen, die der Anpassung dienen, als eigentlich den richtigen Mechanismus. Danke. Ja, ein paar Gedanken dazu. Das Zitat ist von Milton Friedman, dass es immer wesentlich einfacher ist, einen Preis anzupassen. Und genau das ist ja der Erfahrungswert, den wir damals aus dem EQ-System haben. Die politische Union als Zielsetzung von hinten durch die Brust ins Auge quasi übers Währungssystem zu machen, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Diese Meinung teilen übrigens sehr viele heterodoxe Wissenschaftler. Dazu gehört nicht nur Varoufakis und Wilhelm Hankel, dazu gehören auch andere. Das ist einer der Punkte, wo sie sich alle einig sind. Das war eine Scheißidee und das ist tierisch nach hinten losgegangen. Sieht man ja auch aktuell. Von französischer Seite ist eine besondere Ironie dabei, weil François Mitterrand damals ja extrem darauf bestanden hat, den Deutschen ihre Atombombe, also ihre D-Mark, zu nehmen, um den Euro einzuführen. Damit hat Mitterrand ein paar Jahrzehnte danach dazu beigetragen, dass die Desindustrialisierung von Frankreich gnadenlos voranschritt, denn in einem Währungsverbund mit Deutschland war die französische Schwerindustrie eben überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig, obwohl sie sich, und da ist Flassbeck wieder der richtige Ansprechpartner, genau an die Kriterien gehalten hat und dafür gesorgt hat, dass das Inflationsziel ziemlich immer genau bei 2% gelegen ist. Aber Deutschland lag eben immer drunter und hat damit eben in einer ruinösen Konkurrenz die französische Industrie gekillt. Und genau das ist der Punkt mit dem Ausgleichsmechanismus, den du auch angesprochen hast, Arne. Genau dieser Ausgleichsmechanismus, der den Schutz der eigenen Industrie für Frankreich ermöglicht hat, ist weggefallen. Und zwar auf Anfrage Frankreichs selbst. Ich bin überzeugt, dass das Letzte ist, was Mitterrand wollte. Aber so viel Weitsicht hatte er nicht. Und das ist eben immer das Problem. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und der Euro und die politische Union in Europa waren definitiv in allererster Linie gut gemeint. Leider. Auch die Vielfalt, die du angesprochen hast, der europäischen Kulturen, die spiegelt sich auch im wirtschaftlichen System wider. Und diese Vielfalt zu erhalten, ist auch genau das Ziel von Wilhelm Hankel, das er auch explizit anspricht. Und genau dafür glaubt er auch, dass wir genau diesen Ausgleichsmechanismus über dieses Euro-Plus-System brauchen. Weil ansonsten das nicht funktionieren kann. So viel zu deinen Ausführungen. Und jetzt ist Stefan dran und dann die Wortmeldungsliste bitte, Piratus. Aber zuerst Stefan. Ja, Strike. Ich habe jetzt konkret, also weniger Metaebene, sondern will nochmal konkret, ich glaube, auf den Hankel-Vorschlag was bezogen. Zur Verrechnungswährung war da vorhin eine Aussage. Also Euro als Verrechnungswährung und jetzt weiß ich nicht, hast du Zahlen oder Sparen da gemeint, dass die jetzt besser benutzt werden kann? Also ich denke von der nationalen, also von den privaten Haushalten in der nationalen Mitgliedstaaten. Du kannst in Euro sparen und wenn du in Euro sparst, hast du einen Inflationsschutz, weil der Euro selber nicht auf und abwerten kann, sondern nur die einzelnen Währungen gegenüber dem Euro. Das heißt, wenn das dann, du hast damit einen sehr effektiven Inflationsschutz, der insbesondere interessant ist für die Peripheriestaaten und etwas weniger für Deutschland, weil die D-Mark unter Umständen eher zur Aufwertung neigt und es wäre ja schwachsinnig, aus einer tendenziell aufwertenden Währung in eine tendenziell abwertende zu gehen. Aber wenn du in den Euro gehst, bist du trotzdem geschützt, weil das ist ja fix. Okay. Verstehe ich nicht. Ich meine, wenn ich jetzt, sag ich mal, irgendeine pseudo-griechische Drachme habe und ich spare dann im Euro und meine Drachme wird per Order einfach abgewertet, weil sie das muss, weil die Wirtschaft so schwach ist, dann wird aufgewertet. Genau, dann wird mein Euro-Guthaben extrem aufgewertet. Genau, und das ist der Inflationsschutz. Und das ist auch praktisch, wenn du willst, eine Verbesserung der Verzinsung. Okay, fein, dann darauf anschließend, ist das dann der optimale, die Verrechnungswährung, müsste man dann nicht optimalerweise dann auch als primäre Steuerquelle dann verwenden? Wenn da gerade viel vielleicht von großen Konzernen oder so drin überwiesen wird, Schulden beglichen und auch gespart wird, vielleicht von den nationalen, also ja besser Vermögenden da drin gespart wird, dass man das dann auch als, ja, wer besteuert denn eigentlich? Und hat der Hankel da auch eine Aussage dazu, so als Steuerressource den Euro dann zu verwenden? Also das ist jetzt nochmal eine Frage, die über den Lösungsansatz hinausgeht. Das kannst du zwischeneuropäisch regeln, indem du tatsächlich die Steuerpflicht wie in den Vereinigten Staaten an die Staatsangehörigkeit koppelst. Das ist machbar, das ist allerdings im Prinzip eine Frage an alle Einzelstaaten in der Europäischen Union im Verbund zusammen, das auch auf europäischer Ebene zu verankern. Das ist machbar, das ist sicherlich sinnvoll, das würde Transparenz ermöglichen und Steuervermeidung reduzieren, aber dieser Ansatz, das ist ein Sekundärbereich, das hat jetzt direkt mit den Währungen, mit der Verrechnung von den Währungen nichts zu tun. Genau, jetzt bitte die Wortmeldungsliste. Darf ich noch eine zweite Frage, wo jetzt auch zum Hangi-Vorschlag? Lasst uns erstmal die Wortmeldungsliste weitermachen, weil da sind echt so viele Leute schon drauf. Kri, wer der Nächste? Kri, bitte. Ja, ich habe eine Zettel geschickt. Ist das zu sehen oder wie ist das? Nein. Ja, weiß nicht, wie kann man das machen? Ich wollte eine Ergänzung zu Hankels Vorschlag machen, Hankels Lösung, das ist das Richtige meiner Meinung nach. Und zwar eine lokale Währung, das heißt, die Einzelstaat kann eigene Währung machen, aber unter moderne Bedingungen und moderne Technologie ist es sinnvoll, bargeldlos und virtuell zu machen. Und diese neue Währung soll nur von Nationalbank, seine eigene Nationalbank verwaltet werden und keine Privatbanken dürfen das handeln. Und variable Wechselkurse zwischen Euro und diese Lokalwährungen sollen gegeben werden. Und Bargeld von Euro in begrenztem Maße vordefiniert, zum Beispiel bis 10 Euro oder 100 Euro oder 1000 Euro, wie das definiert wird, zu Wechselkurse erlaubt werden. Mit diesem Lösung werden Sie gut fahren. Das ist, diesen Vorschlag etwas versucht zu schreiben und Ihnen zu geben. Ich hoffe, dass das irgendwie ankommt. Unter C habe ich das gegeben. Okay, also da sind verschiedenste Sachen darunter machbar. Also das, was du ausgeführt hast, das sind Sachen, die man definitiv in dem System unterbringen kann. Ja. Nächster auf der Wortmeldungsliste. Ja, ich glaube, ich bin jetzt dran. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja, man hört dich. Ich wollte zurück zu deinem Vortrag und zu dem längeren Zwiegespräch, das du dann mit Rudi auch hattest. Und zwar hattest du zweimal Bullshit gesagt und bei diesem zweiten Bullshit, das würde ich gerne einhaken. Dein Zitat war, Hanke hat herausgefunden, dass ein starker Euro der exportorientierten Wirtschaftsleistung Deutschlands gar nichts ausmacht, weil ja die Wirtschaftskette, Vorlieferant auch billiger und so weiter. Faktisch hast du dann gesagt, hat er irgendwo angeblich bewiesen, dass wenn der die D-Mark besonders stark war, ging es der deutschen Wirtschaft besonders gut. Das halte ich sehr verkürzt. Ich würde gerade bei einem Benachtungszeitraum, den Hankel hat, eher vermuten, dass es um einen Markenkern geht, der Made in Germany heißt, Qualität mit einer bedenkenden Preis, als sozusagen als ein Erfolgsmodell gegen eine amerikanische Sollbruchstelle oder so, ja. Und außerdem redest du bei Wirtschaftsleistung, so wie ihr das jetzt mit Produkten versteht, von nur noch 30% der eigentlichen Wirtschaftsleistung. Ich finde, die Bevölkerung hat auf jeden Fall ein Problem bei einem starken Euro, weil sie ja überhaupt keine Importe mehr zieht. Moment. Ich versuche das jetzt kurz nachzuvollziehen. Hab gerade eine Schwierigkeit. Also ich versuche mal Hanke an dieser Stelle zu geben. Es ist tatsächlich so, dass in dem Zeitrahmen, in dem Hanke das betrachtet, er in seinen Vorträgen immer sagt, das ist quasi eine Art Sozialdividende, die an dieser Stelle ausgeschüttet wird. Durch die stärkere D-Mark konnten die deutschen Steuerzahler günstiger im Ausland einkaufen. Das heißt, darüber hat sich auch ein Teil der Außenhandelsüberschüsse relativiert, weil dann natürlich Importe billiger wurden. Und das ist ein gutes Korrektiv, dass dieses aus dem Ruder laufen, was wir ja momentan haben, mit diesen extremen Salden, auch etwas relativiert. Und es ist im Prinzip eine Art Sozialdividende durch die Wirtschaftsleistung Deutschlands, die an die Bevölkerung tatsächlich weitergegeben wird, in dem Sinne, dass die D-Mark mehr wert ist und sie damit natürlich im Ausland, im Urlaub und so weiter günstiger einkaufen kann. Und insofern ist das eher ein Vorteil für, ich sage jetzt mal, die breite Masse, als ein Nachteil. Habe ich dich falsch verstanden? Ja, glaube ich schon. Also du bist zwar aufs Richtige rausgelaufen, aber trotzdem glaube ich dein Argument eben nicht. Da hätte ich gern mehr Daten, wo eine damals wirklich komplett durch diese Wertschöpfungskette im Vorlauf aus dem Ausland, die ich dann importiere und mit billiger ist, ausgeglichen wird. Ich wie gesagt, ich ziehe da sehr auf den Markenkern und ich glaube, dass Preis nur ein Faktor ist bei einem Kauf und was Preis betrifft, hat ein starker Euro, den wenn man dann dementsprechend übertreibt, eben sehr wohl Auswirkungen dann auf die industrielle Wirtschaft hier in Europa. Also ich glaube tatsächlich ist ein Teil seiner Argumentation ein bisschen verkürztes, insbesondere wenn du dir jetzt beispielsweise das weltweit verteilte Produktions- und Vertriebsnetz von internationalen Firmen anschaust. Also ich glaube tatsächlich, dass die Verflechtungen inzwischen so komplex sind, dass du tatsächlich von deutschen Firmen nur noch sehr bedingt sprechen kannst. Insofern, ich glaube, dass sich einiges von seinen Aussagen durchaus relativiert hat. Die Grundrichtung, glaube ich, ist trotzdem nach wie vor noch gegeben. Aber ich glaube, wir sollten mal schauen, was es sonst noch an Fragen gibt und wenn du noch was Griffigeres hast, wo ich ansetzen kann mit einem Antwortversuch, dann probiere ich das nachher gerne nochmal. Im Gegensatz zu anderen. Du wirst gerade zensiert durch ein extremes Piepen und ich höre gar nichts von dir. Der Nächste. Ja, ich bin dran. Ja, ich habe nicht alles jetzt hier so gehört, was du vorgetragen hast, AMT. Aber diesbezüglich möchte ich auch fragen, inwiefern wurden jetzt die Finanzmarktprodukte denn auch hier ins Spiel gebracht, die ja die Inflation sehr anheizen und eben die Dollarkrise. Ich meine, wir haben ja mehr eine Dollarkrise als eine Eurokrise. Und darum finde ich das immer so lustig, dass man eben den Euro so kritisiert, obwohl Europa gegenüber Amerika eigentlich ja verschuldungsmäßig viel besser dasteht. Und gerade die Finanzmarktprodukte, inwiefern geht der Varoufakis, Hankel darauf ein, diese herauszunehmen, die ja die Inflation massiv nach vorne gebracht haben, also die Gelddruckerei quasi ne, durch Anleihen, Derivate und nach vorne gebracht haben. Oder wurde das jetzt hier in deinem Vortrag total ausgespart? Betrachtet Hankel nicht diese Gefahr, diese realwirtschaftliche Gefahr, die ja von diesen Finanzmarktprodukten, sprich auch den Finanzmärkten London, USA auch davon ausgehen, die die Sparer quasi entmündigt haben und so weiter. Ja, wird das überhaupt nicht berücksichtigt? Fragezeichen. Ja, das kann man... Das ist eine gute Frage, die kann man eigentlich ganz schön anhand der Aussagen abarbeiten. Also, dass wir tatsächlich eine stärkere Dollarkrise haben als eine Eurokrise. Hankel würde dir widersprechen. Hankel würde sagen, die Tatsache, dass der Dollar die Reservewährung ist und zu 70% im Ausland gehalten wird als Reserven und so weiter, hat dazu geführt, dass 70% der Abwertungen und 70% der Probleme, die mit der Fed-Politik zusammenhängen, nicht das Problem der USA sind, sondern das Problem aller anderen. Und über diesen Puffer haben die Vereinigten Staaten natürlich einen extremen Selektionsvorteil in der Wertbeständigkeit ihrer Währung gehabt, der nicht unbedingt verdient ist durch irgendwelche großen Leistungen. Insofern Dollarkrise, ja, aber unterschätze die insbesondere historisch, aktuell es relativiert sich immer mehr, da hast du sicher recht, aber historisch gesehen war das ein extremer Vorteil, den die USA hatten. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, den ich damals noch im Studium gelernt habe, The Federal Reserve is our central bank and your problem. Also die Probleme... Ja, die Moment, ich komme gleich, komm gleich zu den Finanzmarktprodukten. Das war doch der zweite Teil deiner Frage, richtig? Ja, richtig, beides. Also, die Ansteckung über die Finanzmarktprodukte, die zur extremen Aufblähung des Kreditvolumens geführt hat mit schlechten Krediten. Das ist sicher richtig, das ist in den Vereinigten Staaten gestartet, aber das ist überall gestartet. Hankel würde sagen, beziehungsweise hat gesagt in einem Vortrag, ich zitiere ihn, im Rahmen der Euro-Einführung wurden sehr, sehr viele Investitionen von deutschen Banken, von deutschen Versicherungen in den Peripheriestaaten über Euro begeben. Das heißt, die haben sich wahnsinnig dort, ich würde mal sagen, verspekuliert in diese Blase und auch in den Boomphasen, die ja da anfänglich ausgebrochen sind. Und das hat zu einer relativ unrealistischen Entwicklung der Löhne im Verhältnis zur Produktivität und der Assetpreise, die entsprechend aufgeblasen wurden, man siehe die Immobilienkrisen in verschiedenen Ländern, das hat dazu geführt. Das Problem ist tatsächlich, dass das stattgefunden hat und dass die Betroffenen auch größtenteils Rentenfonds sind, die du mal nicht eben so über den Jordan schicken kannst, weil du damit die Altersvorsorge der deutschen Bevölkerung maßgeblich als Kollateral einsetzt. Das heißt, es ist nicht so einfach, die Finanzmärkte einfach als die Bösen darzustellen, denn ja, sie haben Scheiße gebaut, das ist keine Frage, aber dahinter stehen Lebensleistungen zum Teil, und die dort eingesetzt wurden. Insofern glaube ich, man muss wirklich vorsichtig sein, wenn man die Finanzmärkte in Bauchbogen für die Probleme verurteilt, weil den einzelnen Akteuren nachzugehen, ja, das ist die Jagd nach den Schuldigen. Ich weiß nicht, ob die Jagd nach den Schuldigen wirklich sinnvoll ist. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, man sollte eher schauen, wie man aus der Problematik möglichst intelligent rauskommt mit möglichst wenig Kollateralschäden. Und ich glaube, da würden mir beide Volkswirtschaftler, die ich hier gegeneinander gestellt habe, recht geben. Bitte, der Nächste. Ich habe noch eine Frage. Ja, also gibt es da keine kurz, Lösung jetzt? Müssen wir vor Mikro reduzieren, wir kommen vom Arne. Entschuldige, Sidorian, gleich. Ich habe es neben reingeschrieben. Also Arne ist der Nächste und TSM, wenn einfach hinten anstellen nochmal. Nee, ich habe eine Frage gestellt, ob es dafür jetzt eine Lösung gibt. Er hat das ja richtig gerade erkannt, AMT und so weiter und die Problematik Finanzmärkte und Dollar und so weiter ja auch. Aber von Hankel und auch Varoufakis gibt es da keine Lösung, um da irgendetwas zu kappen, diese negativen Einflüsse, die er ja gerade selber gesagt hat, AMT, die zu verhindern in Zukunft. Richtig? Habe ich das so richtig verstanden? Also die Frage kann ich nicht einfach beantworten. Ich kann nur einen Antwortansatz dir geben. Und zwar, wenn du eine von beiden Vorschlägen umsetzt, dann hast du eine wesentliche Stärkung der Integrität und der Sicherheit des Euros und der Stabilität. Und das würde die geopolitischen Verhältnisse zwischen den USA bzw. zwischen dem Dollar und dem Euro deutlich verändern. Und insofern, da würde sich schon was tun. Aber eine direkte Antwort auf deine Frage habe ich nicht und ich kann auch nicht sagen, was die beiden, was meine beiden Bezugsvolkswirtschaftler dazu sagen würden. Das müsste ich Varoufakis direkt fragen, beziehungsweise, naja, Hankel kann man nicht mehr fragen. Bitte weiter in der Wortmeldungsliste. Ja, Arne, bitte. Ja, ein Thema, mich würde mal interessieren. Varoufakis hat ja zumindest in den Videos, die ich mir reingezogen habe und die auf Englisch waren, habe ich den Eindruck gehabt, dass er die grundsätzliche Situation sehr gut verstanden und auch analysiert hat. Hat er in Richtung Hankel irgendwelche Ansätze gemacht? Weil politisch gesehen kam es ja immer wieder, wurde immer wieder die Kurve gemacht, ja, wir bleiben im Euro. Es wurde von ihm nicht angesprochen, dass man eventuell praktisch so eine Zweitwährungslösung hat. Kennst du da irgendwelche Informationen von ihm? Ich kenne Informationen von ihm und ich würde extrapolieren und Dinge unterstellen, die ich für sehr wahrscheinlich halte. Dass die Analyse, die ich dir gebe, ist eine spieltheoretische Anordnung, die ich glaube, dass Varoufakis im Hinterkopf hat. Ob er sie so anwenden möchte, das ist eine andere Frage. Aber du hast ein Europa, das hat eine bestimmte Ist-Situation, ein bestimmtes Machtverhältnis, eine deutsche Dominanz und die Probleme, die damit einhergehen. Auch eine institutionelle Krise und noch ein paar andere Sachen, die auch so ein bisschen fraglich sind. Ich glaube, was Varoufakis möchte, ist, dass sein Vorschlag umgesetzt werden und er innerhalb des Europäischen Verbundes mit drin bleibt und er möchte gerne eine europäische Lösung. Er weiß aber, dass in der jetzigen Situation eine europäische Lösung an dem Widerstand Deutschlands scheitert. Allerdings weiß er noch eine zweite Information, die wichtig ist, und die ist es ist entscheidend für Deutschland, dass das europäische Projekt, also die EU konkret, nicht scheitert. Er weiß, Merkel wird ziemlich alles dran setzen, um sicherzustellen, dass dieses Projekt nicht wegen Deutschlands Entscheidung untergeht. Was macht er? Er bringt Deutschland in Zugzwang. Und zwar über Alternativen, die er sich offen hält. Und zwar mit China und Russland und den BRICS-Staaten. Das ist die Zweitoption, die auch realistisch ist, die machbar ist, die wieder andere Probleme für Griechenland nach sich zieht, aber die einen Totalausfall unserer Investitionen nach sich zöge und entsprechend extreme Verwerfungen und Nachahmungsgefahren, Dominoeffekte innerhalb Europas. Ich glaube nicht, dass Varoufakis wirklich Lust hat, dieses Szenario eintreten zu lassen, aber er muss es als realistische Alternative verwenden, um Deutschland in den Zugzwang zu bringen. Entweder eine integrative Lösung nach Hankel zu machen, was machbar ist, womit auch Griechenland und die anderen Staaten in der EU haltbar wären, oder aber seinen Vorschlag umsetzen, was im Ziel den gleichen Effekt hätte. Damit also Deutschland endlich seine Position klarstellt, muss dieser Zugzwang und der Druck über eine realistische Alternative immer weiter aufgebaut werden. Und das ist genau das, was er tut. Und die Entscheidung wird früher oder später fallen. Und ich glaube tatsächlich, dass seine Vorgehensweise eine sehr besonnene und intelligente ist, um hier endlich dieses aktuelle Schachmatt, diese Bedrohungssituation zu überwinden. Ich glaube, das ist die Vorgehensweise. Ich habe dazu noch mal eine Frage. Mir ist da eingefallen. Ich habe mal einen Vortrag von ihm gehört, der sich dann auf die USA bezogen hat, wo er darauf ansprach und hat gesagt, dass der Ausgleich über eine Art Recyclungsmechanismus der Leistungsbilanzüberschüsse gibt, indem beispielsweise im militärischen Komplex dann Boeing eine Firma in einem Bundesland, US-Bundesstaat macht, der meinetwegen defizitär ist beziehungsweise wirtschaftlich schwächer ist, um so auf die Art und Weise zu einem Recycling zu kommen und über die Sozialversicherung, die Arbeitslosenversicherung ist, glaube ich, national. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein solcher Recyclingsmechanismus in Europa überhaupt angedacht ist. Ich glaube, das würde sehr vielen politisch gegen den Strich gehen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, Varoufakis hat bisher eher provoziert, aber nicht wirklich Lösungen vorgelegt. Das ist eine Einschätzung, ja. Mit dem Recycling-Mechanismen, du spielst auf seinem Buch The Global Minotaur an, wo er das detailliert ausführt. Es gibt auch einen schönen Vortrag dazu mit dem gleichen Titel. Darin beschreibt er quasi den Überschuss bzw. den Schuldenrecycling-Mechanismus, den die USA betrieben haben. Erst Überschussrecycling, dann Schuldenrecycling. Und dass dieses Ausgleichstool notwendig ist, um überhaupt ein internationales Währungssystem am Laufen zu halten. Und das ist im Prinzip eine Art Zentralplanung. Du sagst militärindustrieller Komplex und Sozialversicherungen, genau. Du brauchst im Prinzip Global Player mit gigantischer Schlagkraft, um so solche Makroplanungen durchsetzen zu können. Deswegen halte ich auch diese Illusion von einem freien Markt, der absolut abhängig ist von einer Garantie durch staatliche Rahmenbedingungen, für eine schwachsinnige Propaganda, der sehr viele Leute aufsitzen. Es ist der Staat, der den freien Markt garantiert, und damit ist auch klar, wer letztendlich die Rahmenbedingungen setzt und setzen muss. Und das machen die Amerikaner schon geschichtlich wesentlich bewusster als wir. Das Beispiel, das du gebracht hast mit dem Bundesstaat, der strukturschwach ist, wo Lockheed Martin oder irgendeine andere Rüstungsfirma dann reingeht. Genau, das sind genau die Möglichkeiten, die du als Zentralplaner innerhalb eines Staates hast, und das brauchst du im Prinzip auch im Größeren, um diese extremen Überschüsse und Defizite tatsächlich recyceln zu können. Ich glaube, sowas brauchen wir, und ich glaube, du hast vollkommen recht, da gibt es extreme Widerstände dagegen. Und bietet er dafür eine Lösung? Er bietet einen Lösungsansatz über diese Investitionsgeschichte mit der EIB. Das ist quasi seine Version des Überschuss- und Defizit-Recyclings. Das ist das Einzige, was ihm momentan einfällt, was innerhalb der Rahmenbedingungen der Institutionen, mit denen er arbeitet, möglich ist. Und auf diesen Realismus hat er sich aktuell eben, wie gesagt, mit diesem Modest Proposal beschränkt. Beantwortet das deine Frage? Ja, dankeschön. Ich würde jetzt vorschlagen, da Krieg schon mal dran war, dass wir erstmal Air Apple vornehmen. Und Hayo. Und Citoyen dann noch. Okay. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja. Nein, der Test ja schon mal geklappt. Also erstmal schönen guten Abend. Bei mir geht es darum, dass ich eigentlich den Ansatz selber als in meinen Augen eigentlich für etwas falsch halte vielleicht. Und zwar sehe ich hier den Versuch, die Wirtschaft zu organisieren über die Währung. Und dieser Versuch, Der ist natürlich, der basiert darauf, dass wir eben gewohnt sind, von Nationalstaaten zu reden, was ja auch hier immer passiert. Wir reden ja auch immer von Nationalstaaten und von im Prinzip kultureller Vielfalt und so ein Kram. Nun ist aber die kulturelle Vielfalt, die macht sich ja nicht darin deutlich, dass man sozusagen eine unterschiedliche Wirtschaftsleistung und das heißt ja auch einen unterschiedlichen Reichtum hat. Also es gibt dann arme Regionen und reiche Regionen. Das kann ja nicht das Ziel sein, dass wir sowas fortschreiben wollen. Also wir wollen ja nicht, dass in Griechenland die Menschen, weiß nicht, naja, für einen halben Lohn arbeiten, wie wir das gewohnt sind, sondern eigentlich wäre ja unser Ziel, also so würde ich das zumindest mal als Pirat sehen, dass der Lebensstandard so angeglichen wird. Und das ist jetzt der Nationalstaat selber, der bietet eigentlich jetzt nicht unbedingt eine Lösung dafür, denn die Nationalstaaten sind ja sowas wie Biotope, in denen sich so eine unabhängige Wirtschaft eigentlich entwickeln konnte. Und das war aber das ging eigentlich nur deswegen, nicht weil die unterschiedliche Währung hatten, sondern weil die ja eben Grenzen hatten, die im Prinzip den Wareneingang und Ausgang aus den Ländern und die Bevölkerung, auch die Bevölkerungswanderung und so eben regulieren konnte. Also die Währung ist da eigentlich eine zweitrangige Sache. Im Wesentlichen steht ja eigentlich eben sowas, der Protektionismus, dass man eben tatsächlich die Wirtschaftsleistung im Land halten kann, die eben da reingehört und von außen eben nichts reinkommt. Und mit der Globalisierung, insbesondere auch hier mit dem europäischen Haus, haben wir ja diese Grenzen gar nicht mehr. Das heißt, auch wenn jetzt in Griechenland eine eigene Währung wäre, dann würde ja trotzdem die Waren, die würden ja einfach über die Grenze gehen. Und dann würde ja den Leuten gar nichts helfen, wenn man jetzt im Prinzip ja letztlich die Waren gar nicht voneinander trennen kann. Also wenn man den Handel nicht beschränken könnte. Das heißt, die Währung, die ist da völlig überflüssig, dann eine andere Währung. Also man müsste dann, wenn man da was machen wollte, müsste man ja auch die Grenzen wieder aufbauen. Und das wird eigentlich gar nicht diskutiert. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir von einer europäischen Volkswirtschaft sprechen können. Und da sind die unterschiedlichen Währungen in meinen Augen völlig eigentlich überflüssig. Das wäre so, als wollte man jetzt meinetwegen in Berlin irgendwas erreichen, indem man hier eine eigene Währung einführt oder so. Das würde eben auch nicht funktionieren. Und das ist halt so, deswegen meine ich halt, dass diese ganze Währungsdebatte, dass die eigentlich irgendwie völlig verfehlt ist. Wir brauchen halt nur eine Wirtschaftspolitik, die es sich nicht darauf beschränkt, dass man denkt, naja, irgendwie muss man Geld irgendwie jetzt da bewerten oder sowas. Und das denke ich halt, dass das vielleicht mal ein ganz anderer Ansatz wäre. Das ist ein anderer Ansatz und ich glaube, du hast zwei extreme Probleme, wenn du dich daran machst, diesen Ansatz umsetzen zu wollen. Du hast natürlich recht, nationale Grenzen und Handelsbeschränkungen sind klassischerweise die Methoden des Protektionismus, die im Zeitalter der Nationalstaaten von entscheidender Wichtigkeit war und die Währung war eben ein Aspekt innerhalb davon. Das ist vollkommen richtig, da haben Zölle und Quoten eine größere Rolle gespielt. Das ist sicherlich richtig. Die kulturelle Vielfalt hat natürlich in gewisser Weise schon was mit den Wirtschaftsformen zu tun. Eben weil es diese Nationalstaaten und die Grenzen und das Ganze gab. Die Vorstellung, in ganz Europa eine Konvergenz der Lebensqualität herbeizuführen, ist sicherlich ein gutes Ziel. Ich fürchte nur, dass es genau in die Definition von vorher im Vortrag fällt. Es ist gut gemeint. Und der Kollateralschaden, der durch dieses hehre Ziel verursacht wurde, ist enorm. Ich nehme mal einen anderen Wirtschaftswissenschaftler, der heute am Rande bereits zitiert wurde, Heiner Flassbeck. Mit den unterschiedlichen Inflationen innerhalb der Eurozone in den einzelnen Staaten sagt Flassbeck Folgendes. Wissen Sie, das ist so, wie wenn Sie mit den Füßen im Eiswasser sind und mit dem Hintern auf der heißen Herdplatte setzen, dann sind sie im Durchschnitt auch in Ordnung. Nur es geht ihnen nicht so gut. Und genau so haben sich die Inflationsraten in Europa auseinander bewegt. In Deutschland immer drunter, in der Peripherie drüber und Frankreich ist auf der Linie geblieben. Und Frankreich wurde in allen Bereichen, wo es mit Deutschland konkurriert hat, komplett deindustrialisiert. Das heißt, selbst sich an diese Zielsetzung von 1,9% zu halten, ist bereits zum Scheitern verurteilt, wenn nicht alle anderen am gleichen Strang ziehen. Flassbeck hat einen anderen Lösungsvorschlag. Da geht es um eine langfristige Angleichung. Genau das, was du möchtest. Er sagt, über 20 Jahren müssten die deutschen Löhne pro Jahr 5% wachsen. Und in den anderen Staaten, Frankreich kann so weitermachen wie bisher. Und die südeuropäischen Staaten müssen im Prinzip vom jetzigen Niveau aus, nach diesen furchtbaren Geschichten, die gelaufen sind, mit einer 2-3%igen mit einem 2-3%igen Lohnwachstum über die nächsten 20 Jahre auskommen, bis sich diese Verhältnisse so weit angepasst haben, dass wir tatsächlich davon sprechen können, dass in Europa eine Konvergenz herrscht und ein gleicher Lebensstandard möglich ist. Der Realismus, das durchzuführen, gegen den erbitterten Widerstand der nationalen Interessen der Gewerkschaften in Deutschland, der Arbeitgeber in Deutschland, der herrschenden politischen und Medienmeinung, die hierzulande neoliberal vertreten wird. Ich glaube, die Widerstände gegen diesen Ansatz, den ich auch für grundvernünftig halte, die sind so extrem, dass es wahrscheinlicher ist, dass einer von den anderen Vorschlägen machbar ist, weil er medial und in der Wirkung realistischer klingt. Ich bin bei dir, es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir auf Flassbeck hören würden. Aber Flassbeck ist noch deutlich unbekannter als Hankel und als Varoufakis. Insofern, ich fürchte, das wird richtig schwierig. Also da möchte ich nur noch ganz kurz einwerfen. Also im Prinzip kann ich dem allen nie so zustimmen, was du sagst. Aber was ich auf alle Fälle eben erstmal widersprechen muss, ist, dass wenn in Deutschland die Löhne jetzt jedes Jahr um 5% steigen und in Griechenland um 1%, dass sich da in irgendeiner Weise irgendwas ändert. In Ländern wie zum Beispiel in Lettland oder Litauen oder so, da sind die Löhne, was weiß ich, bei 203 Euro die Stunde und bei uns da liegen die bei 13, 14, 15 Euro. Und da kann man jetzt nicht sagen, da müssen jetzt bei uns die Löhne immer steigen und woanders müssen die halt viel weniger steigen. Da wird man nie irgendwas erreichen. Das heißt, man kann überhaupt nur was erreichen, wenn man eben tatsächlich versucht, diese Ungleichheiten in den Lebensstandard eben anzupassen. Und das ist eben eine politische Aufgabe und das ist in meinen Augen eben keine währungspolitische Aufgabe. Oder man muss die Grenzen wieder aufbauen und man muss eben dafür sorgen, dass die Menschen und das, was die Menschen schaffen, eben die Produkte und so, dass die eben in den entsprechenden Regionen verbleiben können. Andere Möglichkeit sehe ich da überhaupt nicht. Ich glaube, bei dem letzten Satz sind wir relativ beieinander, ja. Ich hätte gerne mal eine Anmerkung gemacht zu dem, was er appelliert sagt. Ich glaube, darunter unterscheiden wir uns. Wir in der AG, wir diskutieren ja die Bedeutung der Währung. Und ich habe den Eindruck, dass du diese Bedeutung der Währung nicht siehst. Aber das, vielleicht liegen auch wir falsch. Aber aus meiner Sicht beispielsweise spielt die Währung die ganz entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung. Diese Angleichungen, wie willst du die erreichen? Und insbesondere die Angleichungen, die gehen ja praktisch in ganz kleinen Schritten. Diskrepanz in unterschiedlichen Vermögen, die ist ja nicht über Nacht entstanden, sondern die ist in den letzten 50 Jahren entstanden. Und solche Prozesse werden durch die Währung ganz erheblich eingeschränkt. Ich wollte nochmal zu dir zurückkommen, dass du sagst, wir müssten wieder auch Grenzen aufbauen, wenn wir beispielsweise eine zweite Währung, zum Beispiel in Griechenland, wieder die Drachme als Zweitwährung einführen. Das wäre gar nicht notwendig, sondern notwendig wäre in diesem Zusammenhang, es wäre sogar möglich, innerhalb des Landes so ein Mischsystem zu fahren, nämlich, dass beispielsweise exportorientierte Unternehmen und die konkurrenzfähig sind, dass die verstärkt in Euros verkaufen und kaufen, während der Rest der Industrie in Drachmen. Dass beispielsweise der Tourismus, dass hier, damit man keine Umwechselkurse hat, dass hier diese Tourismusindustrie, dass die natürlich den Euro zulässt, um hier es einfacher für die Touristen zu halten. Was aber notwendig wäre, ist, dass sämtliche Löhne internationalen Währung gezahlt wird, dass Steuern internationalen Währungen gezahlt werden, dass alle Pensionsansprüche und Renten internationalen Währungen gezahlt werden. Das heißt, dass die großen Einnahmen- und Ausgabenströme internationalen Währungen erfolgen. Und wenn das passiert, dann kannst praktisch, dann hast du das erreicht, was notwendig ist, nämlich die Anpassung, die graduelle Anpassung über den Wechselkurs von unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen. Und das ist das angestrebte Ziel. Eine europäische Sozialcharta fällt mir dazu ein. Wäre das sowas, Arne? Ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Also eine Anmerkung, so Sozialcharta, eine europäische, wo man sowas mal einheitlich regelt, ja, nicht nur Steuerpolitik, sondern auch alles drumherum so. Das wäre meines Erachtens der andere Mechanismus. Eine Sozialcharta im Sinne von einem Ausgleich von praktisch von Wechselkursüber oder von Exportüberschüssen. Das wäre der Recyclingsmechanismus. Das wäre im Grunde genommen, dass eine Art europäischer Länderfinanzausgleich gemacht wird. Aber ein europäischer Länderfinanzausgleich, da ist nach meiner Schätzung, sind wir da weit weg davon. Also da ging es mir auch nicht um die fiskalische. Moment. Können wir mal bitte rein. Genau, die Reihenfolge einhalten. Und zwar würde ich vorschlagen, jetzt den Hayo, dann den Kri und dann Citoyen. Ich war noch nicht dran. Ich würde ganz gerne noch kurz antworten, wenn ich darf. Kurz, ja. Also es geht halt darum, um die Frage, ob zwei unterschiedliche Währungen in einem Land, das ohne, das sozusagen offene Grenzen hat, ob die überhaupt praktikabel sind. Und das würde ich eben wirklich vehement bestreiten, weil eine Währung, die sozusagen permanent unter dem Druck steht, abgewertet zu werden, also die, wo es eben für den Menschen, der die nutzen soll, eben heißt, dass sie morgen weniger wert sein kann. Die hat keinen Bestand, weil die Menschen eben dann so intelligent sind und sagen, nee, also die rechnen dann alle den Euro um und dann wird der Euro eben sowieso unter der Hand die zweite Währung sein. Das heißt, eine eigene griechische Währung, die macht wirklich nur Sinn, wenn man eben die nach außen auch sozusagen schützt. Also dass man, wenn man sagt, naja, nebenher kann der Euro ja auch noch da rumlaufen oder so, dann funktioniert das eben nicht, weil die Menschen eben dann in die starke Währung eben gehen. Das ist ja irgendwie auch logisch, das würde jeder so machen. Darf ich gerade da direkt dazu antworten, weil das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, den du hier ansprichst. Aber es wäre natürlich, wäre das möglich, wenn natürlich eingehalten wird, dass Steuern in der nationalen Währung bezahlt werden, dass Renten in nationaler Währung bezahlt werden, dass Kredite, zum Beispiel für die Häuslebauer und so weiter, dass die in nationaler Währung bezahlt werden. Das sind natürlich die Voraussetzungen, die dann den Mechanismus für eine Nachfrage der eigenen nationalen Währung schaffen. Und dann würde das natürlich auch funktionieren. Und es ist ja so, internationale Konzerne, die sind ja, wenn man so will, mit zig Währungen konfrontiert. Und die schaffen ja das auch. Schöne Antwort. Dann Kri bitte. Entschuldige, Hayo. Ja, also mir ist so einiges unklar geblieben. Zum einen Richtung des Systems selber. Wenn ich das Thema EU sehe, dort haben wir klar geregelt den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr, das Finanzthema. Nun stellt sich für mich die Frage, wenn wir dieses Zwei-Währungssystem hätten, wie wirkt sich das denn aus, zum Beispiel in der Diskussion zwischen den EU-Staaten, die ihre Subventionen oder Förderprogramme aus den EU-Töpfen erhalten, wenn die Währung, wenn die nationale Währung jeweils floaten kann, also sprich auf- oder abgewertet werden kann. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Dann der andere Punkt ist, bei den Währungsschwankungen der nationalen Ebenen, wären wir dann wieder, was den industriellen Sektor angeht, den Leistungsausgleich oder Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, so wie ich es verstanden habe, das würde ja auf der Basis nationaler Währungen laufen. Das würde für die Industrie bedeuten, dass sie wiederum Kursschwankungsrisiken absichern muss. also im Prinzip auf die Zeit vor dem Euro. Das ist so ein Aspekt, der sicherlich von den Vertretern der Industrie nicht so gestützt wird. Ja, weil es ja wiederum Leistungen sind, also Kosten entstehen, Transaktionskosten, denen kein realer Wertzuwachs, kein Mehrwert zusteht. Und mein letzter Punkt ist, das, was Arne sagte, das Thema zum Beispiel Recycling, Recyclingmechanismen einzuführen. Ja, den gab es, den gibt es auch heute noch, wenn man sich anschaut, wie die großen Industriekomplexe innerhalb der EU reagieren, nämlich dass sie gezielt Standortförderung betreiben, die natürlich dann auch über EU-Mittel gepusht werden, dass aber auch so Länder wie China, in der Vergangenheit auch Russland, ihre Marktöffnung unter anderem damit daran gekoppelt haben, dass ganz gezielt eben auch industrielles Know-how importiert wird. Das heißt, die BMWs, die Audis, die Volkswagen-Gruppe dieser Welt mussten vor Ort Fabriken aufbauen, um die Industrialisierung der lokalen Wirtschaft mit zu unterstützen. Also diese Form des Recyclings gab es immer, weil damit verbunden war auch, entsteht dann Kaufkraft, dort können dann auch die Produkte gekauft werden. Also mir ist, wie gesagt, das noch nicht so ganz klar. Einmal, wie ist es mit den Richtlinien der EU, auch was den Zahlungsverkehr angeht, und dann auch mit den Staaten, die nicht im Euro sind, wie läuft das da? Gut. Dann ich fange mal mit dem zweiten an, wo du gesagt hast, wenn diese Kurse gegeneinander flottieren können und quasi die einzelnen Industriesektoren dann ihre Geschäfte absichern müssen, wie sie es vorher gemacht haben. Ja, genau. Die würden das auch genau so machen wie damals. Sie würden über das Eurosystem einen Referenzwert festlegen und dieser Referenzwert ist in Euro und damit ist das Problem gegessen. Das heißt, damit hast du die Transaktionskosten auch weg. Das ist dann in Euro werden die Verträge geschlossen und in Euro werden die Verträge bezahlt und je nachdem ist das halt für das Ausland entweder teurer oder billiger, je nachdem, ob die gerade gleich geblieben sind, abgewertet haben oder aufwerten. Also insofern, das ist jetzt, das Risiko ist insofern nicht bei denjenigen, bei den Vertragspartnern, das wird vorher festgelegt. Das heißt, ich sage anhaken. Das heißt also, sagen wir mal, Frankreich und Griechenland, die Währungen, Währungsparitäten verändern sich. Der Zahlungsverkehr auf dem industriellen Sektor läuft dann ausschließlich zwischen Griechenland und Frankreich über die Euroschiene. Genau. Und der eine, genau. Die einen verkaufen Euro, entweder die EZB oder irgendjemand anders, der Drachmen kauft, kauft Drachmen, gibt dafür Euro. Und dann wird das Geschäft in Euro getätigt und verrechnet, ja. Wo ist denn dann der Vorteil für die Griechen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben? Die haben abgewertet, müssen wesentlich mehr für den Euro bezahlen, weil sie ja die französischen Dienstleistungen und Produkte in Euro bezahlen müssen. Also da ändert sich ja nicht viel an der, sag ich mal, Kostensituation. Nö, an der Kostensituation nicht, aber am relativen Vorteil der heimischen Produkte. Das heißt, du hättest mehr Binnennachfrage, was grundsätzlich ein Ergebnis von Hankels Vorschlag wäre, und du hättest eine etwas reduzierte etwas reduzierten innereuropäischen Handel. Allerdings sind die Vorteile einer starken Binnenkonjunktur, auch was die Sicherheit, was die Resilienz betrifft, also die Widerstandsfähigkeit gegenüber exogene Schocks und Krisen und so weiter, deutlich größer, wenn du eine starke Binnennachfrage hast. Insofern würdest du hier auf diese Art und Weise einen klaren Vorteil haben. Dann würde ich auf deine nächste Frage eingehen, und zwar Recycling-Mechanismus, wo du gesagt hast, dass die Unternehmen dann Standorte aufgebaut haben, insbesondere mit Förderung und so weiter, und dass du auf diese Art und Weise ein Recycling-Mechanismus stattgefunden hat. Ja, sicher. Das ist eine gute Geschichte, allerdings, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist in den Vereinigten Staaten wesentlich bewusster geschehen und wesentlich zentralplanerischer als bei uns. Und wenn wir uns irgendwie intelligent einigen könnten, dass auf europäischer Ebene über beispielsweise die Europäische Investmentbank intelligent zu lösen, dann könnten wir diese Recycling-Mechanismen wesentlich bewusster, gezielter und hilfreicher einsetzen, als mit dem relativ chaotischen freien Markt, der nach reinen Opportunitäts- und Gewinn- und Verlustrechnungen schaut, wie er hier Profitmaximierung betreiben kann. Also hier könnte man tatsächlich intelligent planen. Das würde auch ermöglicht werden über die Vorgehensweise, die Varoufakis beispielsweise vorschlägt. Hankel sagt dazu nichts. Also nichts, was mir bekannt wäre. Jetzt noch zum dritten Punkt, zum ersten Punkt, den du aufgeworfen hast. Richtlinien. EU-Richtlinien im Rahmen der Förderprogramme. Die können über Euro laufen. Also die können über Euro laufen, beispielsweise ja auch über die EIB, über den EFSM, über den ESM, über die Förderprogramme im Rahmen des EU-Budgets. Die können auf Euro lauten und dann werden die halt in nationale Währung konvertiert. Und das verbessert dann natürlich das Saldo, das der Staat hat. Der Staat hat mehr Euros, kann mit den Euros arbeiten und die Zentralbank kauft die Nationalwährung, um damit diese Investition zu tätigen. Insofern, das ist einfach nur ein Schritt mehr innerhalb des Verrechnungssystems, aber das ändert jetzt so gesehen nichts. Ja, nicht ganz. Das heißt also, 60 angenommen, ich gebe 100 Millionen nach Griechenland und aufgrund der Abwertung kommen dann aber nur 95 Millionen dort an, ne? Nicht ganz. Als Beispiel. Warum nicht? Nö. Also, rechnen wir das Beispiel durch 100 Millionen. Ich gebe ihm die 100 Millionen, er muss aber dann 108 Millionen, dann wäre es da Drachmen zahlen oder wie auch immer. Das funktioniert folgendermaßen. Nehmen wir an, Deutschland zahlt 100 Millionen und nehmen wir an, in einem vereinfachten System, diese 100 Millionen gehen vollständig an Griechenland zur Förderung von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Gut, Deutschland zahlt also seinen Beitrag, sagen wir 80 Millionen D-Mark. Der Gegenwert 80 Millionen D-Mark gehen an die EZB über die Bundesbank. Dafür bekommt Deutschland 100 Millionen Euro. Richtig? Habe ich das? Ist der Schritt klar? Deutschland zahlt seine Regionalwährung, kriegt dafür von der EZB. Entschuldigung. Es geht ja weiter an Griechenland. Ja. Also, Deutschland bezahlt, dieser Wert wird dort gespeichert und hat einen Gegenwert von 100 Millionen Euro. Diese 100 Millionen, einmal konvertiert jetzt, werden umgewandelt in griechische Drachmen, sagen wir 108 Millionen griechische Drachmen. Diese 108 Millionen gehen runter, haben dort die Kaufkraft von 100 Millionen Euro und können eingesetzt werden. Wo siehst du den Verlust? Wenn jetzt Griechenland nochmal abwerten würde, direkt nachdem Griechenland die Tranche von 100 Millionen gekriegt hat, dann hast du natürlich recht, dann hätten sie einen komparativen Nachteil. Aber so häufig würden die Anpassungen nicht passieren, wenn du dir die Geschichte des EQ anschaust, des europäischen Währungssystems. Es gab zwar immer mal wieder Abwertungen, aber die sind jetzt nicht im Wochentakt oder so gelaufen. Das wäre ja auch der ganz große Vorteil. Dadurch, dass die Währungen, die nationale Währung, geschützte Währungen sind. Das heißt, die können vom Ausland gar nicht so gehalten werden, sondern das läuft immer über die Europäische Zentralbank. Dadurch können die natürlich auch, ich sag's mal, einen ganz gleitenden Wechselkurs fahren und nicht praktisch einen Zickzack, der sonst zustande kommt, wenn Global Player auch damit spekulieren wollen. Wenn ich es richtig verstanden habe, in den Ausführungen ganz zu Beginn von ATM war ja auch der Hinweis, okay, wenn ich Kapital auf dem freien Markt aufnehme, beziehungsweise dann bei der EZB, um meinen innerstaatlichen Verpflichtungen nachzukommen, als Beispiel, dann bedeutet das Modell ja dann auch, dass ich die privaten Kapitalanbieter, Hedgefonds und so weiter, Investoren quasi raushalte nach Möglichkeit. Und dann stellt sich die Frage, inwieweit ist das international akzeptabel? Weil hier habe, hätte ich ja eine, quasi eine Monopolisierung. ATM sagte ja, das würde dann zum Beispiel, wenn auch als Option, aber dann sicherlich als Preferred Option, über die EZB laufen und die sozusagen den Marktzugang zu dem Euroraum innerhalb der EU dann so als Gatekeeper bewacht. Inwieweit wäre das überhaupt durchsetzbar und würde dann nicht zu internationalen Verstimmungen führen? Die Frage ist, wer kann es sich leisten, mit dem gesamten europäischen Raum verstimmt zu sein, wenn das im Interesse des Gemeinwohls in Europa gestaltet würde. Ja, ich sehe die Problematik durchaus, dass man da wirklich schauen muss, welche Mechanismen muss man da einsetzen, damit das gut und flüssig und im gegenseitigen Einverständnis läuft. Ja, bin ich bei dir, muss mal gucken. Aber das ist machbar. Das ist wirklich machbar. Mit Europa auf internationaler Ebene, wenn ich mir gerade anschaue, wie die Dinge gerade im Umbruch sind, die Institutionen, der Internationale Währungsfonds, der sich extrem auf die chinesische Linie begibt, die neuen Systeme innerhalb von den BRICS mit ihren eigenen Entwicklungsbanken und so weiter, da ist gerade sowieso alles im Umbruch. Insofern glaube ich, ist das jetzt, wenn überhaupt, der richtige Zeitpunkt, um hier auch mal Alternativprojekte aufzulegen. Hanna? Ja. Darf ich ganz kurz noch? Ja. Dann ist auch mein letzter Einwand hoffentlich. Der Hinweis auf die strukturellen Veränderungen im internationalen Kapitalgeschäft ist ja soweit okay. Nur wenn ich innerhalb der EU bleibe, dann habe ich hier da auch heute faktisch zwei Lager. Einmal den Euroraum und den Nicht-Euroraum. So, und die Divergenzen und auch die unterschiedlichen Interessenlagen, die ich innerhalb der EU habe, ja, aufgrund dieser Situation, die muss ich auch erstmal in den Griff bekommen. Weil genau wie die Engländer, die Dänen und alle die Polen, die heute keinen Euro haben, wären ja dann faktisch wie Dritte zu behandeln. Die hätten allerdings die Möglichkeit, ohne Aufgabe ihrer eigenen Währungspolitik und ihrer damit verbundenen Wirtschaftspolitik, Rentenpolitik und Gesundheits- und so weiter Politik, die könnten die weiterfahren, genauso wie die das tun, und hätten einfach bloß eine feste Bezugsgröße, die sie halt in regelmäßigen Abständen flottieren lassen können. Also es gäbe tatsächlich einen Anreiz, einen Stabilitätsanreiz und einen Integrationsanreiz, in das neue System einzusteigen, weil damit gibst du keine Souveränität und eigenen Gestaltungsspielraum auf. Das ist ja der Hauptkonflikt in diesem Kontext. Es will ja kein Staat in Europa tatsächlich weitere Souveränitätsrechte an Brüssel abgeben. Insbesondere nicht Haushaltsrechte, die Kernkompetenz einer Nation darstellen. Und was auch verfassungsrechtlich in allen Staaten ein riesiges Problem wäre. Insofern, ich glaube tatsächlich, dass du diese Divergenz über das neue System, über die Euro-Plus-Lösung überwinden könntest und eine stärkere Konvergenz und einen Beitritt dieser Länder zum Eurosystem unter diesen Bedingungen erleichtern und überhaupt erst ermöglichen würdest. Na, danke. Und wer steht jetzt auf der WM-Liste? Piratus? Stimmbürger, Citoyen. Ja, ich glaube, Exile wäre der Nächste. Und dann Citoyen und dann Stimmbürger. Ja, also wo ich jetzt gedanklich gerade war, ist, ich habe an AirApple gerade nochmal gedacht, hatte es sehr sympathisch gefunden, was er so gesagt hat. Leider hat er nicht die Ruhe gehabt, ihn hat es eher genervt, er ist wieder gegangen. Aber er hat sehr viel Währungen und dass die Währungen eigentlich nichts ausmachen und er hat Währungen mit Grenzen gleichgesetzt. Da stellt sich mir schon die Frage, ob wir in Europa Währungen eben mit Grenzen dann auch gleichsetzen müssen und ob sich nicht in den zukünftigen Währungsgebilde Netzwerke, die lokal unabhängig sind, eigene Währungen bilden können, weil die physische Arbeit und irgendwo jahrzehntelang in einem Dorf zu wohnen ja faktisch nicht mehr so ist. Du kannst dein Geld getrennt von dir aufbewahren. Ja, diese Möglichkeiten existieren. Dann Citoyen. Ja, also dass wir jetzt noch einmal auf das eigentliche Thema zurückkommen. AMT, du hast das kurz da mal schon mal angesprochen, wie konkret da so eine diese Verbuchung in diesem System bei Hankel, wie das da mal ausschaut. Dass wir vielleicht das da einmal wirklich da mal ganz konkret durchspielen. Wie sieht jetzt das aus, wenn jetzt Deutschland da irgendwie aus europäisches Ausland da mal was exportiert? Sprich, ist es dann einmal so in dem Vorschlag, dass sie dann auf einem Konto mehr oder weniger da mal das Euro-Guthaben halten? Und wie sieht das da mal ganz konkret aus? Also das wäre das eine und das zweite vielleicht noch mal so eine Detailfrage, wie ist jetzt das weil nationale Währungen wieder eingeführt werden. Heißt das also im Umkehrschluss so, also dass wenn ich jetzt nochmal beispielsweise meinen Urlaub in Griechenland verbringen würde, ich gehe jetzt zu meiner Bank, tausche da meine neuen D-Mark gegen die neuen Drachmen um und bezahlt dann mit diesen neuen Drachmen in Griechenland oder wie ist das konkret dann in diesem System bei Hankel gedacht? Das ist im Prinzip so gedacht, dass der Euro, wie gesagt, zur Spar- und zur Papiergoldwährung wird. Und das bedeutet eigentlich nur ganz konkret, dass es eine Referenzgröße ist. Das heißt, du hast zwei Wechselkurse, jede regional oder beziehungsweise jede Nationalwährung innerhalb Europas hat eine Referenzgröße. Das ist der Wechselkurs relativ zum Euro. Und das heißt, du wechselst deine D-Mark auf der Bank, die schauen, wie viel Euro sind das, dann hast du den Euro-Referenzwert und dieser Referenzwert hat noch einen weiteren Referenzwert zum Zeitpunkt X mit der griechischen Drachme und mit einem Minimalabschlag, den die Bank halt nimmt für die Umwandlung, kriegst du dann griechische Drachmen. Das funktioniert im Prinzip recht ähnlich, wie es immer funktioniert hat, als wir noch mehrere Währungen hatten. Man kann sich's auch so vorstellen, der Euro wäre dann der Preis für die nationalen Währungen. Jo. Und inwiefern soll dieses System dann Währungsspekulation verhindern? Weil die Spekulanten nicht an die nationalen Währungen kommen. Die kommen praktisch der Ex-Euro-Raum. Außerhalb des Euro-Raums können nur Euros gehalten werden, aber keine Drachmen etc. Das wäre die Voraussetzung für so eine Abschottung. Ja, was sie machen können, ist, sie können natürlich, sie können Euro kaufen und können Euro umwandeln in eine Nationalwährung und mit der Nationalwährung können sie in dem Land irgendwas kaufen und irgendeinen Betrieb hochziehen und so weiter. Aber das geht halt dann nur in der Landeswährung mit den entsprechenden Vorteilen. Ja, das ist, darf ich mal kurz einhalten, nee, weil das ist schon ein Punkt, was Mario gesagt hat. Naja, genau. Die Stimmbürger wartet ja auch noch. Ja, genau, bitte der Reihe nach jetzt abarbeiten, ja, das stimmt. Ihr dürft ja gleich wieder WM schreiben und euch hinten anstellen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mich überhaupt jetzt zu Wort melde, deshalb könnte es etwas ausführlicher sein. Damit habe ich gerechnet. Es wurden jetzt die Begriffe verwendet, Europa, EU, Eurozone relativ wenig. Aber die Hauptdebatte war ja die Eurozone. Wenn man den Begriff Europa verwendet, muss man ja klar sehen, Polen und Russland gehören ja auch zu Europa. Wenn man von der EU redet, sind es ja diese 28 und bei der Eurozone glaubt diese 18. So, und meine ja, wie soll ich sagen, Replik geht auf das Argument von Erapil. Er hat ja gesagt, Angleichung der Lebensverhältnisse. Also ich hau jetzt mal da einen Nagel rein. Diejenigen, die an dem Euro festhalten, sind ja diejenigen, die eine Grenze im Kopf haben, weil, wie gesagt, Polen und Dänemark gehört ja auch zu Europa und auch zur Eurozone. Und nicht zur Eurozone, sondern zu Europa. Und wenn man jetzt Lebensverhältnisse angleichen will, schaut man einfach die letzten 25 Jahre an, nimmt die DDR. Die Mauer ist seit 25 Jahren gefallen. Die DDR hat das gleiche Steuerrecht bekommen, dieselbe Sozialversicherung, BGB, HGB. Und von einer Angleichung dieser Lebensverhältnisse kann keine Rede sein, obwohl man noch einen Soli hat und vor allem diesen Länderfinanzausgleich. Deshalb sind doch immer die Löhne, die Moment, die Löhne ausreden lassen und dann können wir weiter diskutieren. Es nützt uns nichts, wenn wir durcheinander reden. Stimmbürger, für das fertig. So, also das war jetzt die Replik nach 25 Jahren Mauerfall, die Angleichung der Lebensverhältnisse. Wenn man jetzt auf den Varoufakis geht und eine Lebensverhältnisse haben möchte in der Eurozone, grenzt man ja natürlich an Polen natürlich aus, weil die ja nicht dabei sind. Varoufakis geht ja auf diese Eurobonds-Geschichte. Somit hätte dieser Haushalt in Griechenland sehr günstige Kredite sozusagen über die EZB waren prolongiert, also Zins und Tilgung fällt ja überhaupt nicht ins Gewicht und Griechenland könnte vielleicht die nächsten 10, 15, 20 Jahre noch irgendwie so weiter würsteln und Varoufakis wäre in 10 Jahren, 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr Finanzminister und dieses Euro-System, ob es dann dieses in der Weise noch gibt oder nicht, wäre nicht Varoufakis Problem. Wenn jetzt aber nach diesem Varoufakis-Vorschlag, was er will, oder jetzt probiert, die Merkel und Frankreich, die Eurozone eben nicht mitmacht, dann hat er ja sein Argument, dass er die Eurozone eben nicht gespalten hat und könnte dann die, was AMT angesprochen hat, die Option mit den BRICS dann gehen und ja, wie soll ich sagen, eine eigene Lösung machen, aber ohne diese Eurobonds und dann kommt ja da noch ein Schuldenschnitt vielleicht noch obendrauf irgendwann in 5 Jahren, kann Griechenland gar nicht in der Eurozone bleiben. Und wenn man dieses so geht, dann wäre natürlich der nächste Schritt, wenn Griechenland in der Eurozone bleiben will oder soll, auch einen Länderfinanzausgleich Richtung Griechenland, Portugal, Spanien wahrscheinlich auch. Und dieses ist in der EU und in der Eurozone undenkbar, weil die EU weder im Steuerrecht noch in der Sozialversicherung BGB, HGB zu irgendwelchen Kompromissen fähig ist, dass man hier auch ein einheitliches Gesetzeswerk hätte. Jeder, der in Brüssel mal sich umgehört hat, der weiß, die nächsten 20 Jahre wird es dieses gar nicht geben. So. Bringst was durcheinander, Stimmbürger, aber ich hoffe, das Amt hat es auch gehört. Ja, Stefan, kannst du es ja nachher dann melden. Und deshalb geht Varoufakis diesen Weg mit seiner Option, ja, wie soll ich sagen, BRICS-Option. Und Hankel, der geht zurück zum EQ-System, wo die nationale Währung oder Regionalwährung, wie man auch immer dazu sagen will, einfach nicht handelbar ist, sondern immer der Euro der Fakt ist. Und klar, Griechenland würde dann in dem Moment eine schwächere Währung haben, würde dann aber auch abwerten. Auch die Schulden, was Griechenland hat, würde abgewertet werden. Das hat irgendjemand vorher, weiß jetzt nicht mehr. Dazu hätte ich noch einen Punkt. Dass man nämlich dieses ja auch noch sehen muss mit diesen 100 und dann transferiert und dann schickt man das runter. Diese Gläubiger wollen dieses ja auch gar nicht. Und deshalb bringt ja Varoufakis immer wieder 1953 ins Spiel, den Schuldenerlass, den die Bundesrepublik hatte, warum kriegt denn Griechenland nicht? Und genau an diesem misst er jetzt die EU, vor allem die Eurozone. Gleiches Recht für alle oder gibt es Sonderrechte? Und wenn ihm dieses verwehrt wird, kann Griechenland erhobenen Hauptes die Eurozone verlassen und hat nicht von sich aus die Eurozone mit dem Dominoeffekt dann zerstört. Genau. Er bringt Deutschland in Zugzwang zu dem Punkt, wo sich Merkel tatsächlich entscheiden muss. Und ich glaube, genau das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Strategie, die genau zu dieser Entscheidung führt. Und jetzt ist die Frage, wird es eine intelligente Entscheidung entweder Richtung Hankel oder Richtung Varoufakis, oder kriegen wir etwas, was wesentlich näher an der Katastrophe liegt? Das sind so die drei grundsätzlichen Optionen, die ich sehe. Stefan, was direkt, ist denn los? Ja, entweder oder finde ich jetzt nicht okay, oder? Ist es nicht, ja, Sinn, du kannst die auch teilweise verbinden, das ist schon wahr, ja. Ja, danke. Aber ich habe noch einen Aspekt, genau, den Stimmbürger aufgeworfen hat, dass Brüssel sehr, sehr langsam arbeitet und dass es in den nächsten 20 Jahren nicht absehbar ist, dass da weitere integrative Lösungen kommen. Das glaube ich dir. Das deckt sich mit meiner Erfahrung. Mit den Abwertungen der Schulden. Das kannst du auch im Hankel-Modell auf mehrere Arten lösen. Das kannst du entweder durch Abschreibung lösen, durch teilweise Abschreibung. Du kannst auch Varoufakis Vorschlag mit integrieren und sagen, okay, 60% werden einfach von den schlimmsten Schulden komplett übernommen auf dieses Konto der auf das Schuldenkonto der EZB. Wir machen die neuen Eurobonds und wir kombinieren die beiden Vorschläge. Also das ist ohne Probleme integrierbar und dann muss die Gesamtsumme der Schulden Griechenlands noch nicht mal abgeschrieben werden und Griechenland kann trotzdem atmen. Also man kann da durchaus Brücken schlagen zwischen diesen beiden Vorschlägen. Kannst du nochmal kurz so Eurobonds, Eurobonds und die Fiskalunion, dass man die nochmal auseinanderhält ein bisschen? Weil ich glaube, das hat Stimmbürger, klang das ziemlich gleich, dass es dasselbe ist, aber das ist ja komplett unterschiedliche Szenarien jetzt, was Varoufakis hat und was der Fiskalunion angedacht wird, oder? Ich habe mir das notiert. Ich hätte nur eine Frage. Bist du der Nächste auf der Wortmeldungsliste? Nein. Dann stelle ich die Antwort auf deine Frage hinten an. Ich habe sie mir aber notiert. Wer ist denn der Nächste? Apple ist reingekommen. Wolltest du noch etwas auf Stimmbürger erwidern? Ja, wenn ich darf, dann würde ich gerne was erwidern. Also was mich da am meisten gestört hat, ist eben der angebliche Versuch der Angleichung der Lebensverhältnisse in der DDR oder der DDR an den Westen. Da muss ich eben wirklich vehement widersprechen. Das habt ihr ja auch gemerkt. Tut mir auch leid. Also das, was ja nicht passiert ist, dass die Löhne angeglichen wurden. Das heißt, bis heute sind die Löhne da meines Wissens immer noch irgendwas zwischen so um die 80 oder 90% von dem, was es im Westen gibt. Und das ist aber der zentrale Punkt, dass man ja im Prinzip den Lebensstandard ja nur über die Löhne angleichen kann. Man kann ja nicht sagen, wir machen alle wirklich tolle Sachen. Sondern wichtig ist ja, dass die Menschen im Prinzip selber merken, dass man da so gut lebt wie hier. Also was da passiert ist, und das ist ja irgendwie ganz offensichtlich, da sind alle im Prinzip jungen Kräfte, alle ausgebildeten Kräfte, die sind alle abgewandert. Das heißt, das ist genau das passiert, was man ja eigentlich nicht will, dass da eben im Prinzip alles, was irgendwie nach Investition und Innovation aussieht, eben abgewandert ist. Und das, was zurückbleibt, ist eben im Prinzip so der magere Rest. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Das ist genau die falsche Politik. Man muss eben für hohe Löhne sorgen. Und es ist ja auch im Prinzip so, dass eben hohe Löhne dazu führen, dass eben Innovation und Investition und so eben erzwungen werden. Also je höher die Löhne, umso höher ist der Druck ja auch dahin. Das heißt, überall, wo hohe Löhne gezahlt werden, da steigt auch die Produktivität. Und umgekehrt, das ist eben die falsche Politik, was man auch in Griechenland macht, dass man sagt, dann müssen die Löhne fallen. Das ist aber falsch. Die Löhne müssen steigen, damit die Leute eben da bleiben und damit da eben Entwicklung ist. Ja, aber das war doch genau dein Beispiel, weil du gesagt hast, die Angleichung der Lebensverhältnisse wollen die Piraten in Europa, also bedeutet mit Russland, oder hast du wahrscheinlich nur die Eurozone jetzt gemeint oder doch die EU, aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Anhand dem Beispiel von der DDR mit einer Regierung, die Gesetze, Sozialversicherung, Länderfinanzausgleich, alles ist einheitlich und hat nicht funktioniert mit einer Regierung. Weil die Löhne nicht eingeblieben wurden. Moment, wie soll das dann funktionieren für Griechenland? Weil dort wandern die Leute ja auch ab und die EU kriegt das in den nächsten 20 Jahren nicht auf die Reihe. Das bedeutet, die haben jetzt eine Generation verloren, wie die DDR ja auch. Die verlieren in 20 Jahren nochmal eine Generation und Merkel und die EU, Troika, EZB, setzen ja auf Lohnkürzung inklusive Agenda 2010 hier. Also es alle drei Optionen gehen in die völlig verkehrte Richtung und Griechenland wird gezwungen, Dinge zu tun, was Varoufakis bewusst sagt, nee, das tue ich nicht, ich möchte diesen Eurobonds, also dort abladen. Eine Fiskalunion kann man machen mit einem Länderfinanzausgleich, also Geld schieben, entweder mit Töpfen oder direkt, aber dort gibt es ja auch keine Mehrheit. Also das bedeutet, dieser Weg, den die EU, die EZB geht, jetzt und die nächsten 20 Jahre, erreicht genau dieses, was man in der DDR gesehen hat, wie das läuft. Und wenn man diesen Weg nicht verlässt, dann existiert die Eurozone nicht mehr. Das ist jetzt ein Meinungsaustausch zwischen euch beiden, fand ich durchaus interessant, aber ich würde ganz gerne weiter die Liste abarbeiten, damit wir langsam zum Schluss kommen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch 10 Minuten in der offiziellen Diskussion und dann gehen wir in die inoffizielle Diskussion weiter. Also wer steht noch alles auf der Wortmeldungsliste? Keine Ahnung, eigentlich niemand mehr wirklich. Ja, ich hatte mich da nochmal eingetragen. Ja, dann Hajo, bitte. Also ich möchte mal auf das Thema EU zurückkommen, was auch von Stimmbürger, glaube ich, war es gerade, auch nochmal sehr engagiert vorgetragen wurde. Zum einen, wenn wir diese Modell Hankel, Varoufakis mal weiter durchdenken, dann steht das ja auch in einem ganz konkreten Widerspruch zu den EU-Themen. Und zwar deswegen, ich sagte es vorhin schon mal, die EU versteht sich als reines Wirtschaftsraum, Freihandels. Sozialkarte, Stichwort. Nein, ist ein reines Freihandelsabkommen, sage ich jetzt mal sehr provokant. Ja, ganz klar, die wirtschaftlichen Interessen stehen im Vordergrund. Und der Aspekt, der hier reingekommen ist, ist zum einen durch dieses Zwei-Währungssystem, die Abgrenzung, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass es tatsächlich dann um eine Abschottung geht und damit ganz andere Konfliktsituationen auftreten. Und zum Zweiten eben auch der Punkt, dass die EU faktisch das, was angesprochen wurde, auch von ATM, nämlich die Senkung der Reallöhne als primäres Ziel hat. Das erklärte Ziel bis 2010 war es, schon wieder 5 Jahre her, dass Europa eine der wettbewerbsfähigsten Regionen der Welt sein wird. Das haben nur die Deutschen wahrgenommen über die Schröder 2010 Agenda, nämlich durch dieses massives Programm der Lohnsenkung. Ja, und wenn ein Herr Schäuble heute noch sagt, ich weiß auch gestern irgendwo in einer Publikation, ja, dass er sich darüber beklagt hat, dass die Mindestlöhne in Griechenland ja immer noch höher sind, viel zu hoch sind, nämlich immer noch höher sind als die in Bulgarien und in Lettland. Da kann ich nur sagen, hey Leute, was ist eigentlich der normative Rahmen, in dem wir uns hier bewegen? Das Dilemma ist, dass diese Geldpolitik oder die Währungspolitik einfach die, sagen wir mal, die normative Bewertung außen vor lässt. Sie geht sehr technisch vor, da mag vieles richtig sein, aber das, was den Wert ausmacht, das heißt, auf welche Werte stütze ich mich, wie zum Beispiel gleichwertige Lebensverhältnisse, Sicherung im Alter, Lebensqualität, immer regional anders, kulturell ausgeprägt, ja, ist so. die kommen überhaupt in dieser technischen Diskussion nicht vor, sind auch gar nicht vorgesehen. Was mir einfällt, ist ein Zitat, zu dem, was du gesagt hast, ist ein Zitat eines, ich glaube, es war ein, ich weiß nicht, war es Egon Bahr? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, der Satz war folgender. Sich vorzustellen, dass Staaten nicht aus Staatsraison und ihren eigenen Vorteil aus diesem Gedanken heraus handeln, ist schwachsinnig. Jeder, der etwas anderes behauptet, betreibt primitive Propaganda. Ich befürchte, genau das ist der Punkt. Und relative Größen wie Wettbewerbsfähigkeit als absolute Größen zu verkaufen, so wie das die Agenda 2010, Schäuble und Co. machen, das ist genau diese Art von manipulativer Propaganda, die uns in die Ist-Situation hineingebracht haben. Insofern glaube ich, dass das tatsächlich ein Kern des Problems ist, dass wirklich Klientelpolitik betrieben wird zugunsten bestimmter Kreise, die von diesen Maßnahmen profitieren. Und das ist definitiv nicht das Gemeinwohl. Ja, meine abschließende Bemerkung dazu. Die deutsche Sozialdemokratie hat es ja klar auf den Punkt gebracht durch den Herrn Müntefering, dem er die Parole ausgegeben hat, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. So simpel. Das ist diese gnadenlose Bürgerlichkeit hier in der Bundesrepublik mittlerweile. Ja. Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie man sich doch vor die Bibel beziehungsweise noch hinter die Erkenntnisse des aktuellen Vatikans zurückstellen kann in seiner eigenen moralischen Argumentation. Das ist faszinierend, insbesondere von Sozialdemokraten. Ich habe jetzt noch eine Frage hier stehen, die ich noch beantworten möchte, die mir der Stefan gestellt hat im offiziellen Teil. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen den Eurobonds, so wie sie Varoufakis vorschlägt, und einem Fiskalpakt? Ein Fiskalpakt ist eine Transferunion. Und eine Transferunion heißt, dass der deutsche Steuerzahler belastet wird für Rettungszahlungen, die in Griechenland und in anderen Staaten stattfinden. Es ist quasi eine Art direkter monetärer Transfer. Und Varoufakis möchte keinen direkten monetären Transfer. Was Varoufakis gesagt hat, ist, das Problem ist, dass Griechenland nicht zu wenig, sondern zu viel Kredite bekommen hat. Und das Problem ist, dass diese Kredite an die falschen Stellen gegangen sind, kein Produktivkapital gebildet haben, sondern in den Konsum und in andere Sachen reingegangen sind. Korruption und was da sonst noch alles war. Das heißt, dieses Geld ist verloren und verpufft. Was er möchte, ist, er möchte eine intelligente Lösung für das Problem, ohne dass der deutsche Steuerzahler, beziehungsweise ohne dass der europäische Steuerzahler für die anderen Staatsschulden bürgen muss. Und seine Herangehensweise ist es, die EZB als Puffer zu verwenden, in genau dem Maße, in dem diese 60% von der Maastricht-konformen Schulden eben umgewandelt werden können in ewig revolvierende, quasi nicht verzinste Kredite, womit sich die Staaten freischwimmen können und auch erstmal eine Investitionswelle lostreten können. Das ist der Unterschied zum Fiskalpakt. Die Haftung für die Schulden, die von der EZB garantiert werden, liegt nach wie vor bei den Nationalstaaten. Das ist beim Fiskalpakt nicht mehr der Fall. Gut. Damit beschließe ich den offiziellen Teil des Vortrags und der anschließenden Diskussion. Ich danke allen Teilnehmern A fürs Zuhören, B für die Fragestellung und die interessante Diskussion, die wir jetzt hatten. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt in die inoffizielle Diskussion, und wenn noch was Interessantes aufkommt, dann können wir das festhalten und dann können wir das auch vielleicht in einem können wir es vielleicht kurz festhalten und in einem Kommuniqué auch nach außen kommunizieren. Danke euch, und ich freue mich auf eine weitere interessante Diskussion.